Ich habe vor allen Dingen mir einen Hammer-Gag für den Anfang überlegt. Dann erzähl mir den Hammer-Gag. Nein, der muss ja am Anfang erst kommen, wir nehmen ihn auf. Da steht Ön, soll ich da mal drauf drücken? Was, ja. Was steht da? Warum sitzen da drei komische, halbbärtige Typen auf der Bühne und haben verschränkte Füße? Ich finde es unfair, dass mein Bartwuchs immer Thema ist, wenn ich ehrlich bin. Das dreht sich immer noch das Thema, oder? Ich habe einen Stargast eingeladen, auf jeden Fall schon. Ich möchte die Spannung nicht unnötig aufheizen, aber das wird ziemlich episch. Mhm. Kommt der da gerade? Nee. Sind wir tatsächlich schon soweit? Ja, Moment. Kannst du mir noch ein bisschen... Ich wünschte ja, ich hätte irgendwie für sowas, für solche Angelegenheiten ein Gedicht auswendig gelernt oder irgendwas früher in der Schule. Klavier. Ich kann nur zwei Zeilen von dem Raben. So. Wer will die hören? Once upon a midnight dreary, while I pondered weekend weary. Und dann hört schon auf. So, jetzt hast du mir das auch noch kaputt geredet. Jetzt sag's halt einfach. Komm nochmal. Ich hab ihn nicht verstanden. Nee, jetzt kann ich nicht mehr. Jürgen kann nicht für die Menschen. Halte ich jetzt das Mikro richtig? Annika, kannst du ihm bitte mal sagen, er soll nicht so bitchig sein? Das ist echt furchtbar. So wird es den ganzen Abend garantiert eine Katastrophe. Ist nicht gut, wenn meine Frau in Rufweite ist, glaube ich. Meine Mama ist übrigens da. Bitte tosend Applaus für meine Mama. Ich sagte tosend. Das lass mal gelten. Okay, danke. Ihr kennt sie offensichtlich. Oh Gott, das geht schon gut los. Ich mache mir mal ein Bier auf, solange ich hier warte. Ja. Das ist natürlich ein schönes Automaterial und der Besitzer von dem Mikro freut sich gerade mega, dass du da jetzt richtig schön Schwall Bier... Ist vor allem ein deutliches nicht, Zeichen, wie du nachlässt mit den Jahren, wenn du dir sagst, du machst jetzt erstmal ein Bier auf und machst einen Radler auf. Das musste ja jetzt kommen, ja, dass du mich jetzt schon bist. Das fällt mir schwer. Ja, das Schöne ist natürlich, dass wir jetzt mal die Diskrepanz haben, wo wir sonst null Leute sehen, also uns natürlich, und irgendwie zu ein paar tausend sprechen wir hier zu, ja, 100, 150. Und ich bin nur mit 50% durch Arbeit oder Blut verbunden. Ach so, jetzt von den Teilnehmern hier. Ah, verstehe. Vielleicht können wir ja die Zeit auch nutzen, ich weiß nicht, läuft die Aufnahme schon, uns noch irgendwie bei unseren Leuten zu bedanken. Ja. Bei Anja und Gero zum Beispiel, die haben uns auch eine PayPal-Spende eingerichtet. Vielen Dank. Sind die da? Nee, glaube ich nicht. Okay, ja. Das aber wird alles hier aufgezeichnet. Darf ich mich nur bei Leuten bedanken, die da sind? Wir machen das ja für den Moment, für den Kick, für den Augenblick, aber auch für die Nachwelt. Das Schöne ist, wir hören jetzt auch in den nächsten paar Minuten jemanden, der hier in einer der ersten Reihen sitzt. Wir haben nämlich die Person hier sitzen, die immer dieses fantastische, wundervolle Intro nicht nur komponiert hat, sondern auch noch spricht. Du meinst, der meinen Namen nicht richtig aussprechen kann? Hallo Philipp. Hallo Jürgen. Ah, aber das ist doch ein gutes Stichwort, ja, oder? Sehr schön. Na dann. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Danke, hallo, Philipp. Hier sitzen wir wieder zusammen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Und zwar im wundervollen, fantastischen E-Werk. Ein Applaus bitte. Fantastisch. Nicht nur, dass ich in diesem Ort hier x Abende meiner Jugend zugebracht habe, immer mit dem Bus nach Erlangen fahren oder später immer mit dem Auto, um dann irgendwie hier in so Veranstaltungen zu gehen. Nein, ich habe auch den wunderbaren Song Don't Leave Me That Way bei DJ Waldmeister, damals bei der 80er Party, kennengelernt und habe ewig gesucht. Da gibt es so eine Frau, die singt diesen einen Song. Ich kam ewig nicht drauf. Irgendwann sagt mir jemand, du, das ist ein Song aus den 80ern, das ist ein Typ. Und dann habe ich ihn gefunden, den Song. Und jetzt freust du dich so sehr, dass du herkommen darfst und dann darfst du nicht mal rein. Ja, schlimm, ne? Aber das ist tatsächlich besser als der Gag, den ich mir überlegt habe, Philipp. Ich danke dir für das. Ist eine Anekdote. Oh, scheiße, das ist peinlich. Ja. Danke. Der ist für die Mitleidslache angestellt. Hallo, Philipp. Scheiße, ich hätte so tun sollen, als wenn ich ihn nicht kennen würde. Ja. Ich will euch mal eine kurze Anekdote über die Bekanntheit dieses Podcasts erzählen. Wir sind hier eingeladen worden vom E-Werk. Vielen Dank dafür. Also bei allem, was jetzt kommen wird, vielen Dank dafür. Und als Bezahlung hieß es, es gibt Essen und Trinken. Und wir, und wir sind so bekannt als... Ich glaube, du weißt, was kommt. Wir sind so bekannt als Podcast, dass die Essensvoucher, die wir hatten, da stand ein anderer Podcast-Name drauf. Und es hieß, du kriegst entweder einen Hamburger oder Pommes. So, was bedeutet das? Wir müssen definitiv bekannter werden. Und wie macht man das heutzutage? Über die sozialen Medien. Und es wurde mir gesagt, dass Bild gut... Oh, da habe ich aber jetzt echt einen bösen Blick kassiert hier. Recht. Und mit was? Nein. Mit Recht. Aber es war sehr lecker. Dominik, du hast jetzt eigentlich auch die... Nein, was ich sage, ich war nicht fertig. Ich war nicht. Lass mich auch mal zu Wort kommen. Ich bin noch so schüchtern. Wir brauchen ein Foto für Social Media. Und da ihr jetzt alle noch nicht geflohen seid und das Licht noch gut passt, würde ich euch bitten, einfach kurz ihr selbst zu sein, während wir hier blöd stehen und ein Gruppenselfie machen. Und um die awkward silence zu übertönen, the living sound machine, Sean Behrens. Come on. Applaus für Sean. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber Sean ist extra aus Südafrika heute hergekommen, weil er so ein riesen Fan vom Podcast ist. Ich würde dich bitten, Sean, einfach dein Signature Noise zu machen, während wir hier ein Selfie mit der Gruppe machen, okay? So, Achtung, ich übergebe. Das ist so gut. Mann der tausend Talente. Also das war jetzt das letzte Mal, dass wir euch zum Applaus aufgefordert haben. Es wird sonst ein bisschen unverschämt. Der Rest wird auch nicht besonders gut, also braucht ihr nicht applaudieren. Boah, ging das jetzt in meine Richtung? Ich wollte jetzt sagen, du hättest jetzt ja die Chance, hier noch ein paar neue Hörer anzusprechen, ne? Weil davon ist die Schlange für diesen anderen Podcast, der auch auf diesem Voucher drauf stand. Und ich dachte mir, fuck, das hat sich aber schnell noch gefüllt. Nee, die warten hier alle, die Schlange. Dass sie rein dürfen. Mal im Ernst, wir sind kostenlos und ich behaupte, wir sind witziger. Und ich habe die anderen nie gehört. Moment, ich die lacht da. Moment, mit dem blauen Rock. Du bist Ebeck Erlangen. Komm, das ist doch genau dein Humor. Podcast. Komm. Und disst, ich sage es jetzt auch hier in aller Deutlichkeit, du disst beste Freundinnen. Nein, ach so, beste Freundinnen. Ach, das ist die Band, das von dem Voucher. Ich habe euer Essen gegessen. könnt ihr sagen. So, okay. Also, mein Ritalin, nur wird doch demnächst. Jürgen, was machen wir hier eigentlich? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch toppen kann. Also willst du noch ganz kurz die Regeln erklären? Nee, der Philipp ja, erklärt die Regeln. Ja, es gibt 10 Hinweise auf eine Person. Nee. Es gibt, warte mal einen Moment, es gibt 34 Seiten auf eine Person. Ja. Der Dominik stimmt schon wieder halb hier. Ich schlafe gern ein. Das ist echt peinlich, weil diesmal sehen Leute, dass ich wirklich beinahe einschlafe während der Aufnahme. Das war auch echt ein Kampf heute mit dem Drucker. Also ich hatte irgendwie nach 10 Seiten hatte ich kein Druckerpapier mehr. Dann habe ich mir von meiner Tochter noch welches borgen müssen. Und dann habe ich am Ende noch so einen alten Block zerflattert und habe da noch ein paar Seiten in den Drucker jetzt gestopft. Jetzt stelle ich mir so vor, wie so die Kunstwerke der Tochter, die hochgeliebt am Kühlschrank hingen, von ihr stolz dahin gehängt, gesehen von Mama und Papa. So, ich brauche Druckerpapier. Jürgen packt sie ein und druckt drüber. Ja, kann schon sein, dass hinten vielleicht noch ein paar Zeichnungen drauf sind. Ja. Also, geht's los? Na dann. Aber haben wir erklärt, was wir machen? Ja, nee, aber ihr wolltet ja nicht. Ach so, ja, Philipp, take it away. Wir beide haben genauso wenig Ahnung wie unser wertes, wundervolles Publikum, das hier vor uns sitzt. Denn nur Jürgen hat eine Geschichte vorbereitet und erzählt uns, um was es heute geht. Und dabei handelt es sich nicht um frei erfundene Anekdoten, sondern eine wahre Begebenheit aus der Geschichte. Aber weniger die Winterseiten, sondern eher die lustigen B-Seiten und Remixe, die das Leben so schreibt. Ja, und manchmal wird es auch ein bisschen eklig. Ja, da freue ich mich besonders. Also, Katharina Margareta Link wird am 15. Mai 1687 in dem kleinen Örtchen Gehofen, das ist heute Thüringen, wie ihr sicher wisst, geboren. Gehofen. Der 30-jährige Krieg ist seit ein paar wenigen Jahrzehnten vorbei, die Gegend hat sich aber noch nicht wirklich wieder davon erholt. Das soll jetzt heißen, also viele leben noch in Armut, ja, und da gehören auch ihre Eltern dazu. Ihr Vater, der war mal tatsächlich ein Bürger, also der war schon etwas besser gestellt. Der hatte ein Leinen- und Wollweberhandwerk. Aber wie es halt immer so läuft in der Zeit, ne, die Leute leben nicht so arg lang. Er ist sehr, sehr früh verstorben. Und daraufhin hat die Mutter dann auch den Status nicht so richtig halten können, ist verarmt und hat dann wohl eine ganze Weile als Markethänderin gearbeitet. Als was? Als Markethänderin. Market-Trainerin? Na, das ist doch wie Marketing, das musst du doch kennen. Aber das habe ich tatsächlich verstanden, aber wir sprechen ja vom 17. Jahrhundert. Ja, nee, das ist eine, die den Soldaten hinterherreist und so Soldatenregimente mit Waren und höchstwahrscheinlich auch mit Dienstleistungen versorgt, wenn ich verstehe. Das ist so ein bisschen wie Mutter Courage. Wahrscheinlich, ja. Was okay. Immer das ist, ja. Ja, das sind paar so mitreisende Groupies, die dann so, keine Ahnung, Dinge verkaufen, ja. Sachen nähen und okay. ab und zu mal sich, wie soll ich das jetzt ausdrücken, es sind Kinder anwesend, sich mit ins Bett kuscheln, damit es darin schön warm ist. Ja, also das finde ich echt schäbig, weil wir im Vorfeld ausgemacht, dass wir keinerlei Rücksicht nehmen auf Omas, Mütter und Kleinkinder. Du nimmst wirklich unseren künstlerischen Aspekt nicht wahr. Hast du deine Oma mitgebracht? Da wäre ich jetzt echt bei. Meine Oma ist nicht dabei, oder? Wir haben guckt doch ins Publikum und schaut nach. Das wäre jetzt die einzige Sache gewesen, die mich hätte aufhalten können. Ja. Penis. Nee, pass auf. Also, hier Mama Magdalena ist bei den Soldaten und so kam es dann recht schnell auch zu einer ungeplanten Schwangerschaft. Ja. Und deshalb erblickt die Tochter Katharina dann unter eher schwierigen Umständen, kann ich mal so sagen, das Licht der Welt. Und in der Zeit wird eigentlich sowieso kaum ein Kind älter als eine Woche oder zwei. Deshalb wird sie auch im nächsten Tag... Das ist eine extrem gewagte Aussage. Also ich glaube, das ist statistisch nicht tatsächlich tragbar, was du gerade gesagt hast. Du kannst mir gerne das Gegenteil beweisen. Mit anderen Worten, es gab eine hohe Kindssterblichkeit. Du kannst ja mal, schlag doch mal auf Wikipedia nach und ich lese so lange. Die meisten weiter. Kinder mit ein bis zwei Wochen gestorben? Ja, relativ schnell. Echt? Ja, viele. Das ist ja scheiße. Nagel mich jetzt bitte nicht fest, ja, aber... Also. Nur Zustimmung aus dem Publikum, danke. Ja, Erkenntnisse der Welt, Kindssterblichkeit ist scheiße. Ja. Eigentlich wollte ich damit nur sagen, dass die sofort getauft wird, weil man nicht geglaubt hat, dass die so arg alt wird. So, dann verschwinden Mama und Tochter so eine Weile von der Bildfläche und aus allen Aufzeichnungen aus dieser Zeit und tauchen eigentlich erst so 10 Jahre später wieder auf in einem Ort namens Glaucha. Das gehört heute zur Halle. Und das ist ein Ort, der war vom Krieg doch ziemlich gezeichnet. Ja? Da gab es dann auch Überschwemmungen und Pest und eigentlich ist es ein ziemlich runtergekommenes kleines Dörfchen, wo die Leute eigentlich nur noch zum Saufen hingehen und ja, also vielleicht... Jetzt Halle oder... Nee, ja, den Teil von Halle. Okay. Also das ist ein so Ort, an dem die Leute nur noch zum Saufen hingehen. Ja. Also ich kenne mindestens 2 Leute persönlich im Publikum, die das jetzt nicht als so schlimm empfinden würden. Hallo Markus! Du meinst, Erlangen gehört auch dazu? Ja, also zum Saufen, zum Klauen und zum Betteln würde ich jetzt mal. Ich würde es noch ein bisschen erweitern, den Fokus. Okay, gut, dann in dem Fall ist Markus raus. Also Markus, wir haben ja auch so ein Publikumsmikro, wenn du dich irgendwie rechtfertigen möchtest, sag uns Bescheid. Ja, okay, dafür brauche ich kein Mikro. Wir sehen einen fröhlich uns entgegengestreckten Mittelfinger. Katharina hat jetzt wahnsinniges Glück. Die Mutter findet nämlich eine Anstellung in einem erst kürzlich eröffneten Waisenhaus, sodass Katharina eigentlich auch schon früh in ihrer Kindheit mit relativ regelmäßigen Mahlzeiten versorgt wird und dann eine Schulausbildung genießen darf. Und das ist im 18. Jahrhundert schon echt was Besonderes. Ich frage mich dann, ob regelmäßig heißt einmal im Monat. Nee, das wäre ja auch regelmäßig, aber halt vielleicht ein bisschen wenig. Also wenn du mich fragst, ist es vielleicht sogar mehr, als ihr lieb ist, denn die wohnt da ja auch. Ne? Und der Moment, die hat mehr Essen, als ihr lieb ist. Mehr Schulunterricht. Ach so, ich hab jetzt... Okay. Also der Chef in dem Heim, das ist ein gewisser Herr Franke, der ist ein radikaler und visionärer Pietist. Ah. Jetzt wisst ihr ja sicher, was Pietismus ist. Nope. Das ist so eine Art gottesfürchtige Reformationsbewegung, die quasi die Reformation nochmal reformiert. Also die gehen einfach nochmal einen Schritt weiter, so was die Reformation angeht. Das Publikum ist jetzt aufgewacht übrigens. Ja. Ich würd sagen, den Pietisten geht es nicht um Bibel und Rituale, sondern da geht es wirklich um die Gottesfurcht und den einzelnen Menschen. Das ist im Fokus quasi. Den Fokus gab es, glaube ich, noch nicht, aber das steht so im Mittelpunkt, ja. Okay, also Spaß ganz vorne mit dabei. Ja. Spaß ist auch ein gutes Stichwort. Spaß ist, glaube ich, ziemlich streng verboten. Alles klar. Ich hasse Spaß. Klein Christina muss also immer schön früh aufstehen, muss beten, muss lernen, muss beten, muss Fußböden schrubben, muss beten, muss in der Küche helfen und... Beten! Nein, Strümpfe stricken. Ah. Und wie gesagt, Spaß und Freizeit gibt es bei den Pietisten eher weniger. Stattdessen müssen die Kinder um 9 pünktlich nach dem Abendgebet ins Bett gehen. Und weil es im Winter auch sehr kalt wird in diesem Waisenheim, müssen die auch immer zu zweit in einem Bett schlafen. Wie alt sind die Kinder denn? Das ist sehr unterschiedlich. Aber 9 ist ja jetzt nicht so früh. Wieso 9? Was hast du nicht 9 gesagt? Nach 9 Uhr, ja. Ja. Naja, mit 9 Jahren musst du ins Bett und erst mit 11 darfst du wieder raus. Ist jetzt nicht gerade drakonisch, was du gerade erzählst. Ja, also früher hat man sich doch nach dem Sonnenstand gerichtet. Schau, wir haben jetzt schon fast 9 Uhr und es ist noch helllichter Tag. Das ist wieder typisch, dass du auf Seiten der Pietisten bist. Ja, ja, ja, die sind mir sehr sympathisch. Jürgen hat auch gerade Pied for President. In den Aufzeichnungen dieses Waisenhauses ist vermerkt, dass Katharina im Alter von 12 Jahren aus dem Heim wegläuft. Warum nur? Warum nur? Und ja, wissen wir nicht. Wie lange und aus welchem Grund ist nicht überliefert. Mahlzeiten waren zu regeln. Wahrscheinlich. Nee, also die Pietisten, wie soll ich sagen, das war schon eher so eine Sekte, würde ich mal sagen. Ja. Und dieser Herr Franke, ja, ja, das war schon so eine Sekte. Eher so semi-geil. Die Mutter findet die Entlaufene schnell wieder und spürt sie auf quasi und bringt sie zurück ins Heim. Und dauert es aber nicht lange, da wird sie sowieso entlassen. Ja? Mit 13 ist man eigentlich auch reif für das Leben da draußen. So. Kriegt man da ein Zeugnis? Kriegt man da ein Zeugnis? Das ist aus dem Waisenhaus, ein Waisenzeugnis. Ein Waisenzeugnis, ein Armutszeugnis. Ein Armutszeugnis. Good enough. Am 17. April 1700, sie ist jetzt knapp 13 Jahre alt, wird sie dann aus dem Heim entlassen. Und über ihr Wesen, da gibt es noch so eine Akte über sie. Ja? Und da steht dann drin, war so vor sich hin. Die Interpretation überlasse ich mal euch, was das genau zu bedeuten hat. Und jeder von uns hat einen bestimmten Menschen im Kopf. Ja, ich mich selbst. Jetzt ist es ja so, dass sie schon eigentlich ziemlich privilegiert war, ja, dafür, dass sie in so schlechten Verhältnissen aufgewachsen ist. Denn ja, Waisen, die eine Schule besucht haben, sowas gibt es da sonst eigentlich, oder das ist schon sehr, sehr selten. Also sie ist am Arbeitsmarkt sehr gefragt. Und sie findet unmittelbar, nachdem sie das Waisenhaus verlässt, eine Anstellung bei einem Wagner. Und kurze Zeit später dann noch eine, weil das mit dem Wagner nicht so gut funktioniert. Ja. Übrigens, als blödes Fachwissen reingeschmissen, finde ich total cool. Wie heißen die Dinge, die auf dem Feld stehen und Vögel verscheuchen? Vogelscheuche. Eine Vogelscheuche heißt auf Deutsch, danke. Vogelscheuchen waren früher ein Ding, das Kinder gemacht haben. Also haben Kinder Geld gekriegt. Meinst du, es war ein Job? Ja, es war ein Job. Okay, ich kenne Leute, die sich da heute noch für qualifizieren würden. Ah ja, oh ja, okay. Das ist ein wahnsinnig spezifisches Wissen, wo hast du das her? Und drei davon sitzen gerade an der Bühne, oder? Woher weißt du das? Also, bei dem Wagner hat sie es jetzt nicht lange ausgehalten. Ja? Sie ist dann, schon, Jürgen, interessiert's nicht. Sie ist dann weitergezogen zu einem Knopfmacher und einem Cartoon-Drucker. Also nicht Cartoon, ja, Cartoon. Bei dem darf sie nämlich nicht nur einfach so niedere Dienste wie eine Magd halt normalerweise so zu tun machen, sondern sie darf so ein bisschen das Handwerk miterlernen. Jetzt frage ich mich gerade, ob die irgendwie so vom Großen sich ins Kleine spezialisiert. Erst Radmacher, dann viel, viel kleiner Knopfmacher und jetzt bei dem Cartoonist, ob sie dann... Ich frage hier nur. So. Nadelöhre oder was, ja, was gibt es dann? Genau so. Weißt du, was Cartoon-Druck ist? Nein. Natürlich nicht. Danke. Das sind Cartoon-Druck, das sind quasi, wenn du auf so Baumwollgewebe so farbige Muster drauf machst. Ja? Da brauchst du dann einen Schönfärber dafür, weil es gibt auch die Schwarzfärber, aber das ist so das niedere Handwerk. Ja. Ja? Und die Schönfärber, die machen dann mit Farben auf so Stoff so schöne farbige Muster. Ist aber schön, dass die heute negativ konnotiert sind als die Schwarzfärber. Aber Schönfärben und Schwarzfärben ist tatsächlich was eben in meinem Alltag ständig ich konfrontiert werde. Weil du wieder schön gefärbt hast. Dass ich eher der Schwarzfärber bin. Ah ja. Könnt ihr das bestätigen da unten? Ja, ja, da hinten sind zwei Daumen. Daumen nach oben. Ja. Vereinzelter Buß. Also, da findet sie es jetzt ganz nett. Ja, da lernt sie ein bisschen was, da ist es eigentlich ganz nice. Aber mit 15, ich glaube, sie hat so ein bisschen Hummeln im Hintern auch. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Wie du im Jahr 1700 dieser 13-jährigen Ex-Pietistin sagst, das ist ja eigentlich ganz nice. Einfach mal zu der Zeitmaschine, wenn du das zu ihr sagen würdest, wie sie da reagiert. Ja. Vor allem, Jürgen haut es heute echt raus. Nicht nur ist es nice, Jürgen hat vorhin auch noch gedabbt. Ja, da habe ich aber den Dominik imitiert. Ja. Also, das ist nice, das ist ja das Vokabular, das meine Kinder mir gegenüber benutzen. Was ist denn Deppen? Ich passe mich da noch an. Das ist, wenn man so macht. Ah, den Usain Bolt quasi. Wenn man aussieht wie ein Depp. Weißt du, hast mich nachgeäfft? Ja. Und deswegen, also weil du wie ein Depp aussiehst. Hast du das vorhin gar nicht mitbekommen? Alter, was geht da? Drum hast du da gar nicht, bist du da gar nicht drauf eingestiegen. Hallo, ich habe ein Selfie gemacht. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, sollten Sie an dieser Stelle eine Schwierigkeit haben, dieser Konversation zu folgen, liegt es vielleicht an dem Fränkischen. Denn als Deppen bezeichnet man hier im Sprachraum einen Idioten. Dagegen meint Jürgen das Verb Debben aus dem Englischen. Du, als wir mal gesagt haben, Witze werden lustiger, wenn man sie erklärt, ja, dann haben wir das nicht so gemeint. Nee, das aber du musst sie einfach lang genug erklären. Ironie. Das ist auch nicht lustig, aber schön. Ja. Ja. Also, Wir haben da so eine 15-Jährige, die jetzt nicht mehr... Die ist doch erst 13 gewesen. Ja, sie war jetzt 2 Jahre bei dem Katholiken. Ja, aber es sind eigentlich es sind über 700 Tage. Was glaubst du, was da alles passieren kann in der Zeit? Ja, nicht viel. Ja, die werden eh nicht alt. Also das ist wirklich prozentual ein deutlicher Teil ihres Lebens, diese 2 Jahre. Ich frage mich einfach, was da passiert ist. Moment, also dass wir in 2 Wochen alt werden, das bezieht sich nur auf Neugeborene, nicht auf jedes Kind. Aber ist dann, also wenn die durchschnittliche Lebenserwartung um die 40 war und extrem viele schon gleich gestorben sind, ja, sind die dann relativ alt geworden? Genau. Okay. Das ist nämlich auch so ein Irrglaube, dass irgendwie Leute früher dann alle nur 20 geworden sind. Das stimmt nicht. Zwar war die durchschnittliche Lebenserwartung echt niedrig, eben wegen der Kindsterblichkeit, aber die Leute, oder viele Leute sind trotzdem natürlich alt geworden. Und einmal mehr geben wir unseren Bildungsauftrag nach. Oh. Und selbst gegenüber hauptsächlich. Ja, nee, in meiner Geschichte kommt noch eine Person vor, die stirbt, glaube ich, im Alter von 76 Jahren. Also, gab schon auch Leute, die so ein bisschen überlebt haben. 15, ja. Wir sind weit entfernt von 76. Und überleg mal, wie lange die Geschichte noch geht, wie viele Zettel der Jürgen da noch liegen hat. Ja, und wie sehr ich hier gut vorankomme. Ja. Euren wobei, qualifizierten wobei das Zwischenfragen. Mit dem zu früh sterben und dann geht die Geschichte weiter, hat man schon mal. Das war nicht so gut. Oh komm. Das war eins meiner Highlights. Ja. Also, darf ich? Ja? Seid ihr so? Bitte doch darum. So einen Satz vielleicht. Ja. Ja. Aber nur eine. Mit 15 zieht unsere Katharina aber schon weiter. 2 Tagesmärsche an der Saale entlang bis nach Kalbe. Das waren mehrere Sätze. Aber das war ein Satz und ein Gedankenstrich. Ja, mit Gedankenstrich kann man sich alles hinschummeln. Ihr Gepäck ist leicht. Man ist klar, sie besitzt nichts. Nein, und Kohle hat sie auch keine. In dem neuen Ort kennt sie vermutlich keiner, außer vielleicht so ein paar wenige Freunde oder Verwandte. Aber es ist durchaus möglich, dass nicht mal das der Fall ist. Ja. Das gibt ihr jetzt die einmalige Gelegenheit, ihre eigene Geschichte neu zu schreiben. Ja? Also sie geht jetzt in diesen neuen Ort. Und was würdest du machen, wenn du an einen neuen Ort kommst? Wenn du mal sagst, ey, ich kann jetzt alles sein. Ich will tanzen. Ich möchte singen. Nee, ich kann mir eher vorstellen, dass sie so im Club gibt und sozusagen die nicht existenten Fuffis raushaut und behauptet, sie hätte viel Geld, um dann von Leuten viel Kredit zu kriegen, sich durchzuschnauen und dann irgendwann abzuhauen. Ja, ich glaube, ganz so clever war sie nicht. Sie hat sich Männerklamotten angezogen. Oh, was wäre, welche Klamotten? Männerklamotten. Männerklamotten. Männerklamotten. Ich finde es übrigens schön, wie nicht gelacht wurde, als ich gesagt habe, ich will tanzen. Warum könnte jetzt ein junges Mädchen auf die Idee kommen, sich Männerklamotten anzuziehen? Oh, ich weiß es. Dominik? Das hat was mit dem vorherigen Podcast zu tun. Was? Weil nämlich der Feminismus damals noch nicht sehr stark ausgeprägt war. Ja. Weil da ist nämlich noch ganz schlimm, dass die Frau weniger wert ist in der Zeit. Mir gefällt, wie du denkst. Ich nehme an, dass Katharina schon im Waisenhaus und bei den beiden Arbeitgebern, die sie in ihrem Leben schon hatte, dass sie da schmerzlich erfahren musste, wie sehr Frauen in der Ausbildung auch schon benachteiligt werden. Ist ihr Leben mit Barbara Streisand neu verfilmt worden? Nee, aber ich glaube, es gibt ein paar Dustin Hoffman? Parallelen. Tutsi? Papa, can you hear me? Ja, Tutsi war ja andersrum. Also, sie ist ein Mädchen, ja, sie ist eine Waise und unter normalen Umständen hat sie überhaupt keine realistischen Aussichten, dieser Armut als Frau zu entkommen. Ja? Jetzt hat sie aber das Glück, dass sie von der Statur her vielleicht auch so ein bisschen wie ein zarter, durchaus hübscher junger Mann durchgehen könnte. Also sie hat eher androgyne Gesichtszüge. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber also sie kann Männerklamotten tragen. Ja? Die Mode für Männer ist gerade eh so schulterlanges Haar. Sie kann ein paar derbe Flüche. Ja? Sie ist mit anderen Waisenkindern aufgewachsen. Und wenn man dann so ein bisschen sich so die Brüste so nach hinten schnallt, dann geht das schon. Ja, das klang jetzt so, als wenn das bei ihren Brüsten ohne Probleme möglich wäre. So, sie hat sich extra was... Ja, sie hat die so ein bisschen halt so. Okay. Ja, alles klar. Ich habe da die schöne Zwischenüberschrift. Normal lese ich ja meine Zwischenüberschriften nicht vor, ne? Aber ich habe hier so eine schöne Zwischenüberschrift. Wollte die mal vorlesen. Von einer, die auszog, sich anders anzuziehen. Super, oder? Über sowas kann ich lachen. Das ist genau mein Humor. Katharina will jetzt unbedingt mit ihrem alten Leben brechen. Ja? Sie sieht da jetzt eine einmalige Chance. Er zieht im Jahr 1703 in die Welt und mischt sich in die finstersten der finsteren Stadtteile von Halle. Ja? Also Halle ist so ein bisschen... Das klingt nicht wirklich schlimm. Ja, aber Halle ist sehr nahe ihrer Heimat und da muss sie natürlich aufpassen, wenn sie sich jetzt als Mann verkleidet. Ja? Weil the dark side of Halle. Kennen sie ja Leute. Und deswegen geht sie da halt in einen Stadtteil, wo vielleicht nicht so viele Leute sind, die sie kennt. Und da findet sie dann dafür ein paar neue Freunde. Ja? Zum Beispiel so ein Haufen radikal-pietistischer Täufer, die also das sind so, naja, ich möchte jetzt nicht sagen strenggläubige, aber die haben irgendwie was mit Christlichkeit und dem Glauben an Gott zu tun. Aber jetzt mal doch die aber Frage, eher auf so eine durchgeknallte Art und Weise. Wie verbreitet war denn der Pietismus zu dem damaligen Zeitpunkt? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Vielleicht hatte der auch einfach da seine Hofburg. Ah ja, keine Ahnung. Aber also das sind jetzt welche, das ist schon ein wenig so eine Splittergruppe, die mehr so mit so ekstatischen Tänzen und so und dann so ein bisschen fantasieren und da das Wort Gottes empfangen. Aber das klingt ja nicht schlecht. Ja, das klingt witzig. Ich kann auch gerne mal eskalieren, sowas. Und ohne da jetzt die genauen Zusammenhänge irgendwie erklären oder auch nur verstehen zu wollen, zitiere ich mal aus dem Buch, für das ich diese Folge recherchiert habe. Die Bibel. Da müsst ihr jetzt euch ein wenig konzentrieren, das ist ein komplizierter Satz. Die verschiedenen radikal-pietistischen Gruppen glichen sich durch den eschatologischen Schwerpunkt ihrer Theologie und ihre nicht selten chiliastischen Erwartungen. Chiliastisch? Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Aber was ist das, eine Mischung aus cineastisch und Chile? Das stimmt nicht, ich habe noch ein paar Seiten hinzuzufügen. Nein, ich weiß ja nicht. Was heißt denn chiliastisch? Kann ich dir nicht sagen, aber es übersetzt bedeutet es so viel wie, Katharina hängt jetzt mit einer Sekte ab und ich meine, sie war eh schon so ein bisschen christlich radikal drauf aus diesem Waisenhaus, ja, sie kennt das ja schon so ein bisschen und Sekten, ja, wenn er euch an unsere Weltuntergangsfolge erinnert, gerade immer so um den Jahrhundertwechsel sind Sekten eh gerade ziemlich in Mode. Weil man immer denkt, dass die Welt untergeht zur vollen Stunde. Ja, genau. Genau. Das hast du schön erklärt. Danke. Also, mit denen zieht sie jetzt los gen Süden, nachdem sie sich nochmal heimlich von ihrer Mama verabschiedet hat. Und dann so nach 750 Kilometern, wo sie sicher eine ganze Weile unterwegs ist, kommt sie in... Was kommt da so, wenn man von Halle nach Süden marschiert? Es ist eine Sekunde, Zwischenfrage. Ist sie die ganze Zeit in Männerklamotten unterwegs und gibt sich als Mann aus? Ja. Welchen Namen führt sie? Das kommen wir gleich noch zu. Ah, okay. München, Wien. Nein. Nürnberg. Also sie sind offensichtlich nicht sehr gerade gelaufen. Sonst käme man, glaube ich, ein bisschen weiter. Nee, also sie marschieren jetzt halt so ein bisschen durch die Gegend und kommen irgendwann nach Nürnberg. Dann kommt man auf die A73, dann biegt man rüber weg nach Erlangen und dann ist man da, wo wir jetzt gerade sind. Genau. Nürnberg ist ein ziemlich heißes Pflaster, weil da geht man mit so abgespaltenen Christen nicht so arg zimperlich um. Ja? Die kommen dann schon mal in den Kerker oder Schlimmeres. Gab es da Schlüters Original schon? Was gab es da, die Bratwürste? Ich weiß nicht, von wann ist denn dieses Rezept? Ich glaube, dass die immer, die machen ja Werbung, dass die seit 1800 Schieß mich tot schon gibt. Ja, dann gab es noch nicht. Aber ich glaube, 1753 oder so ist es tatsächlich. Dann gibt es auch noch nicht. Aber das ist ja schon... Meinst du, die ist wegen der Bratwürste nach Nürnberg? Also das wäre auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Eine coole Wendung jetzt in der Geschichte. Und dann hat sie die Bratwurst erfunden. Ja. Oder den Lebkuchen. Nee, also sie sind jetzt in Nürnberg und da gibt es so ein paar Leute, die eigentlich mit solchen Christen nicht so viel anfangen können. Und trotz dieser Gefahr lässt sich jetzt Katharina in der Pegnitz von ihren neuen Freunden nochmal taufen. Und auf den Namen, haltet euch fest, da. Anastasius Lacrantinus Rosenstengel. Holy shit. Und da sagt nochmal jemand, Drag-Namen wären absurd. Aber die hat sich, also absichtlich auch absurd. Das aber sie hat sich, Wahnsinn. Ist Rosenstengel ein gebräuchlicher Nachname gewesen in der Zeit? Also ich kann euch zu dem Namen noch ein paar Erkenntnisse mitgeben, die ich so teils aus dem Internet kopiert und teils mir selber überlegt habe. Anastasius, wenn man es übersetzt, bedeutet so viel wie der Auferstandene, was insofern witzig ist, weil die sich ja jetzt da gerade neu erfunden hat und so. Lacrantinus, das ist was, das Name, der taucht in keinem Namensregister auf. Also den hat die sich einfach irgendwie ausgedacht, weil es cool klingt. The artist formerly known as Prince. Und Rosenstengel ist besonders schön, weil die Rose ja für die Vagina steht. Ich weiß nicht, ob du das weißt. What? Und der Stengel, naja, das ist halt dann der männliche Counterpart dazu. Er hat Stengel gesagt. Und jetzt lass dir den Namen mit diesem Wissen nochmal auf der Zunge zergehen. Also Hammer, sie hat mehr als 2 Sekunden drüber nachgedacht. Hammer. Wahrscheinlich 750 Kilometer lang. Ah nee, sie musste ja ihren Freunden vielleicht vorher schon sagen, wie sie heißt, ne? Aber der Nachnamen ist ja auch neu oder sind es jetzt nur 3 Vornamen? Nein, das ist schon der neue Nachname. Also das wäre ein bisschen geil, wenn das der Vorname wäre. Hallo, ich bin Rosenstengel. Ja, aber ich meine, es gibt ja viele Adelige, die auch, ne, wir kennen die Geschichte immer noch, sehr, sehr viele Vornamen oder halt mehrere Namen haben, aber dann immer noch einen fixen Nachnamen. Aber das finde ich interessant, dass da der Nachname durch die Taufe geändert wird. Weil das ist ja eigentlich bei uns im Sprachraum nicht so üblich. Der Nachname wurde ja auch nicht durch die Taufe geändert. Den hat die erfunden und es hat jetzt halt gerade schön in die Geschichte gepasst, dass sie jetzt da neu getauft wurde. Was sind denn so die witzigsten Nachnamen, die ihr kennt? Schmidt. Aus dem Publikum kam ganz trocken ein Schmidt. Ja, unqualifizierte Beiträge aus der ersten Reihe. Ja, das kann ich nicht mehr toppen. Also, Eins für Schmidt. Ich bin immer noch ein großer Fan von Pornschlegel. Bornschlegel. Bornschlegel. Grüße an den Herrn Bornschlegel, der bei mir in der Klasse war, in Lichtenfels. Also im Schützenverein und da, nee, nicht in unserem Schützenverein, sondern in dem anderen Schützenverein, wo ich mit unserem Schützenverein dann zu Wettkämpfen gefahren bin, da gab es einen, der hieß Frauenschläger. Und das fand ich damals schon sehr bemerkenswert. Holy moly! Aber ich glaube, da brauchst du auch nicht lange argumentieren, warum du das geändert haben möchtest. Das ist noch relativ verbreitet, glaube ich. Was, Frauenschläger? Ja. Es gab in Lichtenfels gab es eine Frau Fack, F-U-C-K. Die wohnt in der Hofgasse 3 in Lichtenfels. Nein, eine geborene Fick. Oh. Doppelnamen. Nee, die hat geheiratet und ihren Namen gewechselt. Doppelnamen. Ja, das wäre albern. Also. Es ist so platt, aber es ist so nett. Im Glauben ihrer neuen Freunde ist die Taufe sowas wie die Initialzündung dafür, dass der Heilige Geist in dich als Mensch fahren kann. Ja? Also, ja? Ja, du hast recht. Du guckst so entsetzt, aber nee, ich glaube, du hast dich nur verschluckt. Nee, das ist wirklich richtig, was du sagst. Und ich sag mal so, der Heilige Geist fährt ziemlich in die Katharina. Denn eigentlich schon bei einer der ersten Gebetssessions, ja, mit so anschließender Tanzekstase, kommt der Geist, wie sie sagt, wie ein Schleier über sie. Ich vermute mal, da waren auch Drogen im Spiel. Und dann fängt sie an zu zittern, sie tobt, sie wälzt sich am Boden, ihr Mund schäumt, sie schlägt den Kopf gegen die Wand und dann verfällt sie in eine ruhigere Trance und fängt an, mit den Worten Gottes irgendeinen tiefgründig religiösen Quatsch zu blubbern. Okay. Aber Quatsch lässt jetzt mich drauf schließen, dass du nichts davon hältst, was sie sagt, aber vielleicht hat sie ja wirklich Gottes Worte empfangen. Ich finde es ein bisschen kritisch, was du da sagst. Ja, ich finde, wir sollten das durchaus als Möglichkeit in Betracht ziehen, ja. Ja, danke. Also, ja, was ich ja interessant finde, dass sie sich, also ich weiß nicht, wie bewusst sie sich jetzt auf diese Trance-Sache eingelassen hat, aber so viel Kontrolle abzugeben, wenn du unterwegs bist in einer Persönlichkeit, die du angenommen hast, die dir der guten Frau, schrecklichen Mann, ja zum Verhängnis werden würden, wenn es jetzt rauskam. Also sprich, wenn... Ja, ich kann dir folgen. Ne? Also wenn jetzt da, keine Ahnung, das Hemd hochrutscht und alle sagen, Moment mal, da ist doch ein Stängel an der Rose, dann... Da wurde doch was zurückgeschnallt. Also, das ist ein sehr guter Gedanke, Philipp. Ja. Den möchte ich allerdings an dieser Stelle noch nicht diskutieren. Gut. Behalte die nächsten 1,5 Stunden für dich. Nein, wir kommen echt sofort dazu. Aber also man nennt es Aussprache, ja, wenn man dann so in Trance anfängt, meist Gottes Wort zu empfangen. Und allen Anwesenden ist klar, ja, dieser Anastasius, das ist ein Prophet. Okay. And that's where the problem really starts. Sie ist jetzt also von einer mittellosen Magd zu einem angesehenen religiösen Führer aufgestiegen, in Rekordzeit. Also das heißt, die Leute hören der Person auch zu und folgen der jetzt sozusagen geistig. Ist das die Origin Story vom Leben des Brian? Nee. Die heiligen Sandale? Oh, hier ist dein Schuh. Ja. Aber er ist noch nicht mal 18, ja? Er ist noch nicht mal 18, ja. Dieser frischgebackene Prophet, also da kommen wir jetzt dann auch gleich in die Richtung, ne? In einer seiner frühen Prophezeiungen, ja, prophezeit er einer Weggefährtin, dass sie 40 Tage lang fasten müsse. Und sie ist jetzt nicht der einzige Prophet in der Gruppe, ja? Also nach diesem Prophezeiung hat ein anderer Prophet dann die... Ich gehe auf 42! Der sagt quasi genau das Gegenteil davon. Also er widerspricht ihr in seiner Prophezeiung. Du musst 40 Jahre, 40 Tage richtig reinhauen. Das ist jetzt wie so ein Rap-Battle. Ja? Ah. Nur unter so Radikalchristen. Ja, ja. Und so war das Schäufele geboren. So. Du musst das fetteste Essen der Welt essen. Neider mit 40 Tage lang. Das war das Letzte, was ich heute noch getan habe auf Arbeit. Der Kantinenplan ist released worden, quasi für die kommende Woche. Und am kommenden Donnerstag wird es ofenfrisches Schäufele bei uns in der Kantine geben. Also dann wenn jemand bei 35 Grad mich begleiten will für ein ofenfrisches Schäufele, bitte einmal Kontakt zu mir aufnehmen. Vorgestern gab es auch in der Kantine, wo ich zu Gast war, gebratene Ente. Also so Entenschlägel mit Kloß und ordentlich saftige Beilage und es hat draußen an dem Tag 41 Grad gehabt. Gönnt ihr? Ja. Also bei uns in der Kantine, als ich noch in einem Angestelltenverhältnis war, da gab es... Als ich diese einfache Existenz noch war... Als ich das Wort Contents noch nicht empfangen hatte. Da gab es ja am Weltvegetariertag Schäufele in der Kantine, das fand ich sehr schön. Ja, aber ich bin mir sicher, dass du das angeklagt hast. Ja, ich habe das angeklagt. Ich habe das bestellt und sehr gefeiert und fotografiert und veröffentlicht und allen meinen Freunden davon erzählt. Habt ihr gesehen, es gab so eine seltsame Internetaktion, dass jemand aus Fleisch eine Karotte gebaut hat, die dann schmeckt wie eine Karotte. Aber sie ist aus Fleisch. Also quasi das umgekehrt, was die mit dem Tofu sonst immer machen. Genau, genau. Das ist ja genial. Das ist absolut genial, Philipp. Ja, vor allem du verärgerst einfach nur alle Anwesenden. Wo kann ich das kaufen? Ja, keine Ahnung, guck ins Internet, wie die das gemacht haben. Aber es ist so, warum? Also, unser Anastasius, der hat kurze Zeit später noch eine Prophezeiung am Start. Und zwar prophezeit er einem Nürnberger Kaufmann, dass der übers Wasser gehen würde. Und ich weiß nicht, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie die Nummer dann am nächsten Tag komplett ins Wasser fällt. Sean, kannst du bitte nochmal? Also dieser Kaufmann, als sie dann quasi diese These verifizieren wollen, entkommt nur sehr knapp dem Ertrinken. Warum? Also wenn die Person das, ich sag mal, berechnend getan hat. Das ist jetzt wenn, genau der Punkt, wo diese Überlegungen angepasst sind. Dann muss ich doch bei so abstrakten Sachen bleiben oder irgendwas machen, wo ich weiß, das wird auf jeden Fall was werden. Oder aber ich setze mich vorher ab. Aber Philipp, weißt du, was dein Problem ist? Was? Du gehst mit Vernunft an die Sache ran. Ja, okay. Aber was würde das denn jetzt im Umkehrschluss heißen? Das ist eine Fangfrage. Fangfrage. Keine Frage. Kann nicht drauf sein. Vielleicht ist einfach die Gelatine nicht schnell genug fest geworden in der Pegnitz, die es angerührt hat. Die er angerührt hat. Also es könnte ja sein. Oder die Schuhe haben nicht funktioniert. Dass er das wirklich geglaubt hat. Naja, kann ja sein. Das ist so die Möglichkeit, die ich eigentlich vermuten will. Weil wir gerade auch so ein bisschen rumdrucksen. Du bist aber heute ein Menschenfreund, also... Ja, genau. Ja, also ich würde mal auf meinem Grabstein stehen. Jürgen Kraus, Menschenfreund. Der Vertraute, blind. Ich liege gute hier, Frage. Ich kann nicht anders. Sprechen wir jetzt eigentlich von ihm oder von ihr? Also was möchte die Person? Ich habe da sehr bunt durchgemischt, um euch zu verwirren. Okay. Könnt ihr mal kurz irgendeinen schlechten Witz, solange ich... Sing was, bitte. Meine Damen und Herren, bitte eine Sekunde Stille, denn Jürgen trinkt Radler. Der Jürgen, der Philipp kann echt voll schön... Reitest du auch noch drauf rum? Danke, Markus. Also, dieser Kaufmann, ja, der wäre jetzt fast abgesoffen und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das so mit den anderen Leuten in Nürnberg vielleicht macht. Ich gehe auch übers Wasser. Geil, mach ich auch. Ich laufe bis Fürth. Nee, also ich glaube, das ist der Grund, warum sie Tage später nur die Stadt verlassen. Und dann war die Begnitz leer. Und, also wir haben gerade schon gesagt, das ist eine ziemlich dämliche Idee, so eine Prophezeiung irgendwie abzusetzen. Und das wird noch dämlicher, wenn du dir überlegst, dass die Gruppe danach nach Köln weiterzieht. Und die Sache mit dem nassen Kaufmann einfach nochmal macht. Irgendwann klappt's. Ja, könnte man meinen. Nach dem Rheinfall in Nürnberg und dann, also da liegen 2 Jahre dazwischen, ja, sie waren dann noch ein bisschen unterwegs. Und nach dem erneuten Rheinfall in Köln hat die Gruppe schon echt so ein bisschen ein PR-Problem. Ja? Und wer jetzt denkt, dass das Wort Rheinfall zufällig da steht, der kennt Jürgen falsch. Da, da, da. Da, da, da. Vermutlich aus diesem Grund trennt sich Anastasius dann jetzt auch von seinen Weggefährten. Und ich finde aber beachtlich, dass die ganze Zeit über, also die waren jetzt über 2 Jahre unterwegs, sein Geheimnis nicht gelüftet wurde. Eine Frage, hat er, sie sich aktiv getrennt? Oder ist die Gruppe irgendwie, sag mal, in wie vielen Städten müssen wir jetzt Leute noch irgendwie übers Wasser schicken und es klappt jedes Mal nicht gegangen? Ja, achso, das ist keine Abstimmung. Nein, ich habe bloß was erzählt bei der Gelegenheit. Völlig anonymisiert. Also ich bin für Version 2. Okay. Jedes Department bei uns in der Firma macht einzelne Team-Events. Und wir haben eine Abteilung bei uns in der Firma, die haben irgendwie, keine Ahnung, 15 Mann oder so. Auf jeden Fall haben die am Nachmittag sind losgefahren, so um 3 zu diesem Team-Event, alle zusammen. Was glaubt ihr, wen sie vergessen haben? Die Chefin. Ja, ist ja ein Team-Event. So richtig Klischee. Die waren 10 Minuten später, wo sind denn jetzt alle? Oh. So Kevin allein zu Hause mäßig. Großartig. Also, das ging schon sehr stark von der Gruppe aus, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich, okay. Katharina Anastasius hat wirklich daran geglaubt, dass sie das Wort Gottes empfängt und ja, war selber sehr überrascht, dass sich die Prophezeiung nicht bewahrheitet hat. Sie hat dann auch noch versucht, so ein bisschen sich rauszureden, so dass der Kaufmann, der hat einfach nicht richtig geglaubt. Und so, die Schuhe haben nicht gesessen. Genau, die Sonne hat mich geblendet. Die Pegnitz war zu nass. Ja, was halt so das Übliche. Und ich glaube, dass die jetzt dann auch mit sehr, sehr stark angeschlagenem Selbstbewusstsein so ein bisschen dann durch den Wald zieht, ja, da tagelang umherirrt und neben ihren Visionen vom Heiligen Geist, die sie da ab und zu jetzt hat, auch Visionen von dem schwarzen Geist hat. Und dieser schwarze Geist, ja, der verfolgt sie so ein bisschen und der verspricht ihr Reichtum für 20 Jahre. Und du musst nur Influencer werden. Empfehl Kasper-Matratzen. Kasper ist gut, Kasper kommt auch und noch Kassierer vor. Und Kassierer unter uns lachen. Nee, also der verspricht dir jetzt Reichtum, ja, so viel sie sich vorstellen kann. Also, ich will dich ja nicht in die Ecke drängen, aber was meinst du denn mit einem schwarzen Geist genau? Also, wie ist der so, der schwarze? Das ist ein Zitat, schau, das habe ich hier in Anführungszeichen, das habe nicht ich gesagt. Okay. Er verspricht ihr Reichtum, um den Satz zum dritten Mal zu beginnen, wenn sie nur danach vollständig ihm gehöre. Oh, oh, oh, oh. Also sie sappt jetzt da durch den Wald mit so einer ganz wirren Engelchen, Teufelchen, Gedankenwelt, ja. Okay. Das hat vermutlich sehr stark mit ihrer Erziehung zu tun. Ich glaube, dass sie wirklich auf so eine ganz schräge Art und Weise immer noch auf der Suche nach dem Weg ist, es ihrem Gott recht zu machen, ja, ihrem Gott treu zu dienen. Aber sie zweifelt. Huiuiuiui. Sie zweifelt. Und sie hat Panikattacken und sie hat Wahnvorstellungen. Mag sein, dass das auch irgendwie die Arbeit als Knecht beeinflusst, die sie kurze Zeit später annimmt auf einem Bauernhof. Also das geht nicht lange gut. Und das ist auch der Grund, warum sie dann im Winter 1705, 1706 diesen Job auch schon wieder hinwirft und nach Hause zurückkehrt. Ich nehme an, in Frauenkleidern. Kurze Frage, was heißt zu Hause? Es gibt ja jetzt kein Elternhaus oder ähnliches. Ja, da wo ihre Mutter wohnt quasi. Ah, okay. Also da in diesem Stadtteil von Halle. Okay, aber da ist sie jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade gern gesehen. Das kann man so nicht sagen. Warum? Ach so, na, weil sie abgehauen ist? Naja, das Abhauen, das war ja so eine jugendliche Eskapade. Und dann wurde sie ja da wirklich quasi ehrenhaft aus dem Waisenhaus entlassen. Also das... Ja, aber Sekunde, geht sie in der neuen oder in der alten Identität? Ja, das hat zurück. Der Kollege Kraus ja gerade gemeint. Dominik, ich höre dir zu. Gell? Genau, ich nehme an, in ihrer alten. Okay. Aber man weiß nicht so genau. Die inzwischen 17-Jährige zieht also jetzt wieder bei Mama ein. Ja? Vielleicht findet sie sogar eine Anstellung im Textilgewerbe, wer weiß. Also jetzt ist sie für sich oder jetzt gibt sie sich nach außen wieder als Frau? Ja. Okay. Ja, es wäre auch komisch, wenn sie als Mann bei Mama ankäme. Naja gut, aber vielleicht geht sie ja als Frau zu Mama heim und sagt, du, ich ziehe morgen früh wieder los in disguise und suche mir einen Job. Ja, so ähnlich wird es dann kommen. Aber okay. Also sie ist jetzt erstmal in Halle und stellt relativ schnell fest, dass das Leben für eine arme Frau in Halle einfach nach wie vor scheiße ist. Ja. Mhm. Also ihre kurzen Ausflüge als so freigeistige Verkleidungskünstlerin haben ihr da deutlich besser gefallen. Und so ergreift sie dann die nächstbeste Chance, den Rock wieder gegen eine Hose zu tauschen und in die Welt hinauszuziehen. Diese Chance kommt schon im Frühjahr 1705, also wirklich unmittelbar nach ihrer Rückkehr, in Form von Werbern für die Musketiere. Denn, wie ihr sicher wisst, der spanische Erbfolgekrieg tobt gerade, ja, und der zieht aktuell ziemlich viele Truppen aus ganz Europa in den Niederlanden zusammen. Schön. Weiß ich nicht, ob das so... Doch, also das ist ja wohl mindestens... Ja. Ja. Auch das Soldatenleben insgesamt eignet sich jetzt für das, was sie so vorhat, eigentlich ziemlich gut. Denn es gibt wechselnde Orte, es ist ein unsteter Lebenswandel, es ist eine zuverlässige Versorgung mit Geld und Lebensmitteln. Also Sekunde, sie wird jetzt Soldat. Ja. Musketier. Ja. Okay. Aber das hat man, glaube ich, schon mal. Was ist die Definition eines Musketiers? Weil die Musketiere kennen wir ja nur hier zu viert und heldenhaft, aber das ist ja nicht wirklich das. Und das haben wir mal in dem vorherigen Podcast geklärt und das wahrscheinlich vergessen. Das sind die mit der Muskete. Ja. Also oder? Wenn du Muskete hast, aber das ist die zu naheliegende Antwort. Nee, ich glaube, es ist einfach Französisch für der Typ mit der Muskete. Ich glaube auch. Okay. Ja. Katharina landet also jetzt als hannoverscher Musketier im Dienst des noch sehr jungen Königreichs Preußen in einem Subsidienregiment. Die kommen doch gar nicht aus Hannover. Das ist so eine Art Söldnertruppe, die einfach je nach Anlass mal hierhin, mal dorthin vermietet wird. Ja. Sie trägt jetzt den Namen Kaspar Bäuerlein und außerdem einen Soldatenrock und darunter ein Stück Weißblech, das jetzt einerseits die Brüste so ein bisschen verbergen soll, andererseits aber natürlich auch ganz praktisch ist, so im Kampf. Ich habe Fragen. Ja. Erstens, hat sie ihren alten männlichen Namen abgelegt oder wurde sie jetzt bei den Soldaten nochmal neu getauft? Entschuldigung, Musketieren. Oder hat sie sich jetzt einfach einen neuen Namen ausgedacht oder hat sie den da einfach gekriegt dort? Du hängst dich schon immer noch ein bisschen an der Taufe auf, ne? Also diese Taufe, das war mehr so ein erzählerisches Mittel. Also sie wurde getauft, aber ja. Natürlich geht sie zu den neuen Leuten hin und sagt so, hallo, ich bin der Kasper und nicht, okay. Hallo, ich bin Katharina. Aber das ist, also ich meine, du musst dir mal vorstellen, so wie viele Leute hast du heute kennengelernt? Du hinterfragst ja nicht, ob derjenige wirklich so heißt, wenn du irgendwie. Bist du so getauft? Ja, genau. Gar nicht bitte deine Taufurkunde sehen? Oder? Ja, aber es ist auch tatsächlich, dass ich manche Leute irgendwann Jahre später erst festgestellt habe, ich kenne immer nur den Spitznamen, dass sie ganz anders heißen. In echt. Also von daher finde ich das schon, immer schon mehrmals passiert. Ja, wirklich. Dein Leben möchte ich haben. Das klingt spannend. Also, ich möchte, dass sie mich ab sofort Loretta nennen. Ja, aber denkt mal an die Folgen, die für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt noch rauskommen. Da ist auch Toby zu Gast, der eigentlich Philipp heißt. Jetzt verwirrst du, glaube ich, nicht nur mich. Ja. Fußsoldaten bestehen, wie ihr sicherlich auch wisst, hauptsächlich aus einfachen Leuten. Ja, das sind da auch ganz viele gepresste Taugenichts dabei. Die Hohen, das wären ja Beinsoldaten oder... Darauf gehe ich nicht ein. Bettler und oft auch Kriminelle, die dann eben zum Dienst im Militär gezwungen werden. Und freiwillig ist außer Katharina hier eigentlich so gut wie niemand. Ich stelle mir gerade vor, was man als Bettler für ein Skill hat, wenn man in den Krieg zieht. Zwei Beine und zwei Arme. Okay. Kasper lernt nun, die Flinte abzufeuern und mit einem Ladestock zu laden, was gar nicht so einfach ist, weil ihr das Ding aufgestellt ungefähr bis zu den Augen reicht. Und es ist aber ein topmodernes Schießeisen. Ja? Das hat keine Lunte mehr, wie es kurz zuvor noch der Fall war, sondern es hat schon einen ganz modernen Hahn und einen Feuerstein. Oh. Huhuhu. Und das obligatorische Bajonett, das habe ich auch jetzt erst gelernt, das ist nicht immer aufgesteckt auf der Flinte, ja? So wie man das bei den Playmobil-Männchen sieht, sondern das wird am Gürtel getragen und dann eigentlich nur im Kampf gegen Reiter dann kurz vor dem Einsatz aufgesteckt. Das sollte man eigentlich bei dem Intro noch hinzufügen, so ihr Wissen haben sie aus Playmobil-Sets. Im Gegensatz zu Lego, wo ja immer vermieden wird, irgendwie Waffen zu zeigen. Höchstens mal so ein Säbel oder sowas. Aber bei Playmobil gab es jede Menge Waffen. Das stimmt. Die Soldaten kam aus dem Publikum, das ist ein deutsches Produkt. Ja, die Soldaten werden mit Exerzierübungen gedrillt, denn so moderne Gewehre verlangen auch moderne Kampftechniken und die werden über so absoluten Gehorsam dann eingeimpft. Ja? Also die werden so richtig hart reingenommen. Denen wird auch beigebracht, dass sie mehr Angst vor dem Vorgesetzten haben als vor dem Feind. Weil dann flieht man nicht nach hinten, dann fliegt man nach vorn. Den Führungsstil kenne ich tatsächlich. Und ich schätze mal, dass... Irgendwie möchte ich langsam echt in der Firma arbeiten. nicht in der jetzigen Firma. Ach so. Warum zwinkerst du so? Überhaupt nicht gezwinkert. Warum machst du mir eine Geste, dass ich jetzt ruhig sein soll? Die ich schätze mal, dass Katharina bei diesen Soldaten sich sowieso doppelt angestrengt hat, dass sie jeden Befehl befolgt. Könnte ich mir vorstellen. Kommt es jetzt zum Kampf, dann, ich weiß nicht... Ob ihr Musketiere, stellt euch das mal so vor, ne, wenn die in den Kampf ziehen. Ja, das sind die mit den Degen und dann holen die sich Hanuta und dann die schöne Müllerin und so, oder? Ja, so okay. Stell dir das ruhig so vor, wenn die das weiterhin... Gut, dann mache ich wieder meine Augen zu und stell mir das vor. Die stellen sich im Kampf in so drei Reihen, dann aber nebeneinander auf. Ja? Die vorne knien, die in der Mitte sind gebückt und die hinten stehen aufrecht. Und dahinter stehen dann noch die Offiziere, deren Job ist es, jeden abzuknallen, der in die falsche Richtung läuft. Und diese Kampfformation, das fand ich schon ein bisschen nett, mir das vorzustellen, die führt dazu, dass die manchmal in kilometerlangen Schlangen von Musketieren sich so gegenüberstanden, in so einem Abstand von vielleicht 100 Metern. Und dann haben die aufeinander geschossen. Ich weiß nicht, kennt ihr North and South? Na klar. Da war das auch so ein bisschen, nur da waren es weniger. Also das alte DOS, Amiga und NES-Spiel. Gab's das nicht auch am C64 noch? Nee, ich glaube nicht. Das wissen. Und ja, wir sind uralt. Naja, also 100 Meter Distanz bedeutet, dass ungefähr die Hälfte der Schützen trifft. Wenn es dann mehr wird, dann sinkt es sehr rapide. Also so, nur dass ihr so ein Bild vor Augen habt. Unmittelbar nach Kaspers Eintritt im Jahr 1705 erhält sein Regiment den Marschbefehl in Richtung Frankreich. Ganz kurz noch da als Anmerkung. Das Schöne ist ja eigentlich dabei, so mit dem Zielen ist ja eigentlich, ne, wenn das so eine Reihe steht, eher so auf die... Irgendwas glaub, vertikale das. Beschränkt. Ne? Ich glaube, die Zielgenauigkeit von Gewehren ist nicht existent. In der ja, Zeit, ja, aber es ist eigentlich auch recht wurscht, wenn da alles voller Leute steht. Du, das würde ich nicht sagen, weil das waren schon so Gewehre mit so einem ganz langen Lauf. So, mit denen hat man schon so ein bisschen die Richtung grob. So, das ging schon, glaube ich. Ja, das schon, aber ich sozusagen, dass eher das Vertikale wichtiger als das Horizontale, weil ja, irgendjemand ob du jetzt links schon. Einen triffst oder rechts, ist egal, Hauptsache die Höhe passt. Ja, aber es ist ja auch blöd, wenn alle dann den gleichen treffen. So. Also ja. Ist schon auch gut, wenn du mal links, rechts ein bisschen variierst. Die letzte Staffel von Game of Thrones gesehen? Nein. Ja. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass sie die ganzen Reiter da erst reingeschickt haben. Hat nicht der Söder neulich in einem Zeitungsinterview das Ende von Game of Thrones gespoilert? Oder habe ich das geträumt? Ich finde es schön, was man also Markus Söder den alles zumachen. Was ist, es wird nicht spektakulärer. Ja, es ist geil, was man Markus Söder alles vorwerfen kann. Aber das Schlimmste ist natürlich Game of Thrones zu spoilern, ne? Ja. Sehr gut. Also ich wusste es ja schon, aber ja. Das kann unmöglich wahr sein. Das ist dein Ernst? Dann habe ich das geträumt. Was hast denn du für Träume, Mann? Ja, ist geil, ne? Seit ich zu dieser Hypnose-Therapie gehe, habe ich irgendwie ganz abgefahrene. Ah, naja, lassen wir das. Das ist eine Art der Da gibt es einen anderen Podcast. Wie heißt denn dein Name? Da könnt ihr das nachhören. Also, unmittelbar nach Kaspers Eintritt im Jahr 1705, ach, das habe ich schon vorgelesen. Also, sie gehen nach Frankreich. Der Winter ist vorbei, es kann wieder gekämpft werden. Das ist ja tatsächlich so, dass die im Winter irgendwie in ihre Heimatstandorte zurückgehen und dann im Frühjahr sich wieder treffen am Schlachtfeld. Mit den Schwalben zusammen. Genau, also da geht es dann wieder los und sie muss dann auch ein Jahr später mit ihrem Regiment sogar bis nach Belgien. Afrikanische oder europäische? Das ist jetzt insgesamt eine sehr entbehrungsreiche und anstrengende Zeit und ich finde es auch hier bemerkenswert, dass sie das über, ich glaube, 2 Jahre hinweg durchhält, obwohl sie mit so die, ihren unmittelbaren Peers, ja, 4 Soldaten, so immer im gleichen Zelt schlafen muss. Ja. Es ist auch immer echt unvorstellbar hart, sich vorzustellen, was das bedeutet, wenn da steht, es ist eine unvorstellbar harte und entbehrungsreiche Zeit im Jahr 1700, so, wo halt das Leben an sich schon unglaublich hart und entbehrungsreich ist. Kann man sich überhaupt schwer vorstellen. Ja, also ich glaube, die hatten kein fließend Wasser, kein Streaming, kein Strom. Aber stell dir vor, das ist in Zelten heute immer noch so. Wahnsinn. Hammer. Ja, mit dem Streaming ist das ja heute dank WLAN dann doch ein bisschen anders. Also ich frage mich da eher, wie macht man das so, ja, um in so einer intimen Umgebung nicht aufzufallen? Das ist echt die große Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Und auch ein, was passiert, wenn du doch mal einen Streifschuss abkriegst und jemand kommt vorbei mit einem, hier, ich still mal die Wunde, nee, lass mal, das Hemd hier alles an, lass mal. Naja, dafür hat sich ja das Blech dann unter ihrem Hemd. Naja, nee, aber zumindest, hält, ne? Zumindest den ersten Teil deiner Frage kann ich dir sehr gut beantworten, denn sie hat dafür 2 Tricks. Der erste ist ein künstlicher Penis aus einer Schweineblase mit ein paar Lederhoden, der einerseits ihre Hose natürlich entsprechend ausbeult, andererseits, so der Packer. Andererseits aber auch... Nein, das ist wirklich ja, Packer. Ja, ich weiß. Was, wie heißt das? Ein Packer. Das sagt kann man das googeln? Das sagt ja. Man doch auch so. Frag doch mal hier den Sean, der kann dir das bestätigen. Das ist ein richtiges amerikanisches Wort. Was ist denn das für ein Diss? Achso, wegen dem... Ach, weil er auch... Aha, okay, weil ich... I see, forget what I said. Und, also der im... Vor allem geht es darum, dass der auch im Schummerlicht halbwegs wie ein Penis aussieht. So. Again, Sean, hallo. Der Sean nicht, der ist das Lederding. Sean. Der Sean ist, also noch eine letzte Sache von meiner Arbeit. Neulich hat jemand behauptet, Sean sieht aus wie Varys von Game of Thrones. Und Varys ist halt dieser übergewichtige Eunuche. Das ist halt der ultimative Diss einfach. Ich habe Game of Thrones immer noch nicht gesehen. Der in der letzten Staffel stirbt. Das war jetzt, du bist so ein Söder. Söder, du. Boah, das ist eine harte Beleidigung, ey. Ihr habt den Punkt 2 noch nicht gehört. Sie hat nämlich zu diesem Kunstpenis hat sie auch noch so ein verstecktes Horn, das sie so geschickt zu verwenden weiß, dass es so aussieht, als würde sie im Stehen pinkeln. Nein! Na doch, wenn ich es doch hier stehen habe. Der hat mir so eine schwarze Mama gebracht. Ja, so, yes, baby. It's true. Nein, aber gibt so es gibt ein Produkt, das habe ich neulich auch auf der Erfindermesse gesehen. Da waren wir ja im Rahmen der Hack and Make. Das ist ein Nachfolger für die Urinella. Wenn sich jetzt fragt, was die Urinella ist, das ist so ein kleiner Pappkarton, den man auffaltet, damit man als Dame ans Urinal gehen kann. Ja, und krass, dass das schon im 18. Jahrhundert erfunden war, ja, quasi. Jetzt wird es aber noch abgefahrener, denn dieser Kunstschwengel, der ist nicht nur zur optischen Täuschung gedacht, der ist an so einem Lederriemen, ja, dass die sich denn so umschnallen kann und da bekommt ihn tatsächlich auch die eine oder andere Frau zu spüren. Dominik, du bist nicht bei der Sache. Mein unfassbar süßes Kind geht gerade nach Hause und sagt nicht Tschüss, ich bin den Trainer. Ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, ja. Vielleicht wollt ihr auch den Kindern noch so ein bisschen die Ohren zuhalten oder so. Also, sie setzt den tatsächlich auch an anderen Frauen ein. Okay. Und sie würde wahrscheinlich als Soldat ziemlich auffallen, wenn sie nicht regelmäßig zu einer Prostituierten gehen würde. Ja. Also das ist alles Teil ihrer perfiden Deckung. Und zu decken. Man erzählt sich auch, dass so die ein oder andere Witwe eines Soldatenkameraden nicht vor dem schönen Jüngling sicher war. Ich habe ja stehen, ordentlich durchgebügelt worden ist, aber das habe ich mich spontan umentschieden, weil ja Kinder da sind. Ein Glück, dass sie gerade weg ist. Halt, nee, stopp, die Emma ist noch da. In den 3 Jahren in diesem Regiment steckt Katharina ihren falschen Penis in unzählige Frauen. Aber what the hell, das ist doch total unhygienisch. Nein, jetzt mal ernsthaft. Aus welchem Material ist das? Schweinsblase. Also ich glaube, dass das unhygienisch ist. Ich glaube, das Leben war einfach unhygienisch in der Zeit. Also, darf ich jetzt den Satz mal so in seiner ganzen Pracht? In den 3 Jahren in diesem Regiment steckt Katharina ihren falschen Penis in unzählige Frauen. Ja, ihr gesamter Sold geht sogar für Sex drauf, obwohl sie als Kaspar auch oft genug, ohne etwas zu bezahlen, zum Stich kommt. Jetzt frage ich mich wirklich, ob das eine Identitätssache bei ihr auch ist, dass sie sich so als Mann sieht oder ein Mann eigentlich ist oder ob das immer noch ein großer Teil der Tarnung ist und sie dann in dem Fall natürlich sagt, oh, das muss sein und da ein bisschen vielleicht auch gesunde Paranoia schiebt, aus Angst entdeckt zu werden. Komm, Jürgen, sag mal. Ich möchte, dass du den Gedanken noch ein bisschen in dir trägst. Ja. Den finde ich sehr schön. Der zarte Jüngling erarbeitet sich jetzt den Ruf, in seinem Regiment ein echter Weiberheld zu sein. Ja? Er ist hübsch, er ist schlank, er ist halbwegs gebildet. So eine Kombination gibt es da in dieser Gruppe eigentlich sonst nicht. Ja? Also kommt schon auch bei den Frauen sehr, sehr gut an. 1708 im Frühjahr, das ist dann so das dritte Jahr, wo sie als Soldat unterwegs ist, da kommt Katharina dahinter, dass ihr Zug als Kanonenfutter in eine bald anstehende Schlacht geschickt werden soll. Ja, ich weiß nicht genau, wo sie es aufschnappt, aber sie kriegt da irgendwie Wind davon und das bringt sie jetzt dazu, das Weite zu suchen. Sie schnappt sich zwei Kameraden und die desertieren zu dritt. Jetzt klappt das nicht gut, ja? Sie kommen nicht sehr weit, das Trio wird sofort aufgegriffen. Und jetzt ist es so, dass in der Zeit das Davonlaufen von so Fußsoldaten, ja, genau, nicht so geil. Ja, ach so, ja, es ist einmal nicht so geil, aber es kommt so oft vor, dass man die eigentlich drakonischen Strafen deswegen immer wieder aussetzen muss, weil man sonst einfach keine Leute mehr in seinem Regiment hat. Aber das hatten wir doch schon mal, dass der eine Typ einfach immer davongelaufen ist, um sich dann anderswo wieder anzuheuern zum Beispiel. Auch das werden wir, glaube ich, in dieser Geschichte vielleicht in ähnlicher Form nochmal erleben. Katharina hat jetzt nicht ganz so viel Glück. Ja? An ihr soll so ein bisschen ein Exempel statuiert werden. Sie landet erst im Kerker und wenige Tage später steht sie mit ihren beiden flüchtenden Kameraden vor einem eilig errichteten Galgen. Und als sie jetzt den ersten ihrer Begleiter da so aufgeknüpft an dem Galgen umherbaumen sieht, tut sie das Einzige, was ihr jetzt noch bleibt. Sie schickt sich an, erst noch die Beichte und dann vor dem herbeigeholten Priester auch noch ihr Hemd abzulegen. Ja, sie zeigt ihm die Brüste. Ich sage, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Ja? Titten. Also sie macht das ganz fein. Das geht natürlich, ja. Also sie schaut, dass das jetzt nur der Priester. Und das ist aber natürlich eiskaltes Kalkül. Ja, weil eine Frau dürfen sie nicht einfach. Sie fleht jetzt nicht um ihr Leben, sondern sie geht jetzt zu dem Priester und sie bittet ihn darum, dass sie doch nach ihrem Tod auch als Mann einfach begraben wird, weil sie ihrer Familie die Schande ersparen will. Aber sie will gar nicht begraben werden? Weil sie ihrer Familie die Schande ersparen will. Ich kapier's nicht. Ja. Jürgen zieht ein Auge nach unten. Sie pokert hoch und der Geistliche beißt auch sofort an. Ja? Er hält sie für, ja, abgesehen jetzt mal von dieser Verkleidungsnummer, eine halbwegs ehrbare junge Frau. Und er petzt das mit den Brüsten dann auch sofort an die anwesenden Offiziere. Und ihr wird tatsächlich daraufhin der Galgen erspart. Sie landet jetzt erstmal wieder im Knast. Und jetzt hast du da doch so ein paar echt arg verwundete Militärrichter irgendwie da sitzen, die sich auch erstmal über diesen Fall Gedanken machen müssen. Das geht sogar so weit, dass dieser Zwischenfall weitergetratscht wird, ja, bis zum preußischen König Friedrich I. Und der soll sich, so sagt man, köstlich über diese Anekdote amüsiert haben. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir einfach super vorstellen, dass zum damaligen Zeitpunkt sowas super die Runde gemacht hat unter Soldaten, weil das, ich meine, viel mehr Drama und Klatsch als eine Frau im Militärdienst so lange. Das stellt sich so einmal vor. Was kommt als nächstes? Ist das Frauen Auto fahren? Entschuldigung. So, dein Gedanken voll gekillt. Ist egal. Die Militärrichter untersuchen jetzt diesen Fall und schreiben sogar Franke an, also den Leiter des Weißen Hauses, um diese Identität von dieser Frau nochmal zu verifizieren. Und schlussendlich ergeht das Urteil, eine Frau hat im Krieg nicht zu suchen und kann deshalb auch nicht als Deserteur verurteilt werden. Klopf, klopf, Freispruch. Okay, zwingend logisch. Ja, voll. Sie war jetzt, ich habe das ein bisschen abgekürzt, sie war jetzt 16 Wochen im Gefängnis. Und heuert dann sofort nach einem Freispruch um die Ecke wieder an. Mit einem schlechten, angeklebten Bart? Nee, der Bart, aber bis auf den Bart war das gar nicht schlecht. Okay. Ja. Okay. Noch im selben Jahr, 1708, ja, schreibt sie sich als Augustus Bäuerlein in eine Freikompanie der preußischen Truppen ein. Aber schon nach einiger Zeit erhält die Heeresleitung einen Brief von wieder Franke, ja, dem Heimleiter, der offenbart, dass sich in den Reihen der Soldaten eine Frau befindet. Ja, jetzt frage ich mich, wie hat der davon erfahren? Keine Ahnung. Also ich tippe auf die Mutter. Wahrscheinlich hat sie sich bei ihrer Mutter zwischenzeitlich nochmal gemeldet und die ist ja sehr eng mit diesem Heimleiter. Oder sind die ersten Prank-Anrufe in der Geschichte? Vielleicht. Beim Anrufen? Wenn wir behaupten, damit jeder sich ausziehen muss. Die Prank-Tauben. Brieftauben. Scherzbrieftauben. Ist das ein Sing? Naja, Augustus Bäuerlein ist entlarvt. Ja? Sie wird also jetzt 1709 dann direkt aus der Kompanie genommen und zurück nach Halle geschickt und dort von diesem Franke erstmal gehörig ins Gebet genommen und das wahrscheinlich sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Mal ganz kurz, ist dir bewusst, was für ein Kennzeichen Stade hat? Nein. STD. Oh mein Gott. Und das ist auf Englisch. Eine Abkürzung für... Witze werden nicht besser, wenn man sie erklärt. Na komm, sag's. Eine Sache. Es gibt so eine Regel bei so Talkshow-Hosts, wenn du die Gagschreiber bist, so Conan O'Brien und so, die 10%-Regel. Dass du manche Gags einstreuen sollst, die nur 10% der Leute kapieren, aber die finden ihn umso geiler. Finde ich fantastisch. Ja. Also, wir erklären es nicht. Ist schon zu spät. Katharina mag sich jetzt auch mit 22 nicht an das ärmliche Leben in der Abhängigkeit von Mutter und diesem Heimleiter gewöhnen. Ja, und deswegen dauert es auch nur wenige Wochen, bis sie wieder loszieht. Im 75 Kilometer entfernten Wittenberg schließt sich Katharina diesmal den königlich polnischen Truppen an. Sie nennt Wenn die einen nicht wollen, gehe ich halt zu den anderen. Genau. Sie nennt sich jetzt Peter Wannig und gelangt 1710 erneut als Musketier nach Belgien. Ich frage mich, wie die auf die Namen kommt oder nach welchem Schema die sich aussucht. Also in diesem Buch habe ich tatsächlich zu jedem der Namen, die sie annimmt, so ähnliche Überlegungen wie jetzt gerade ursprünglich mal, aber das hätte jetzt echt den Rahmen gesprengt, das jedes Mal so auszuführen. Ich fände es fantastisch, wenn ganz am Schluss dieser Story so eine absurde Namensanreihung kommt, die irgendwie einen Sinn ergibt. Die Anfangsbuchstaben zusammen dann eine satanistische Botschaft ergeben. Ja. Oder wenn man es dann rückwärts liest, dann gibt es ein leckeres Linsenrezept. Unterwegs wird sie jetzt kurz mal von den Franzosen gefangen genommen, kann da aber sofort wieder fliehen, ohne enttarnt zu werden. Das ist aber trotzdem doof, weil sie jetzt ohne Waffen alleine irgendwo im Kriegsgebiet rumsappt. Ja? Also was macht man da? Man schließt sich dem erstbesten freundlichen Trupp an, den man so findet. Das sind in dem Fall hessische Soldaten und hallo, Cornelius Hupsch, mein Name. Der hübsche Hupsch eckt bei seinen neuen Freunden ziemlich schnell an. Ja, mit einem gerät er so sehr in Streit, dass sofort die Fäuste fliegen und die beiden von ihren Soldatenbrüdern getrennt werden müssen. Ja, und wenn der noch nach Frankreich geht, dann heißt der dort der hübsche Hupsch. Das ist total kompliziert. Voll. Worum es in dieser Auseinandersetzung ging, weiß man nicht. Aber ich weiß, dass Katharina nach der Prügelei zum Spießrutenlaufen verurteilt wurde. Und Spießrutenlaufen, das klingt ja jetzt heute so ein bisschen harmlos, ja. Ja, da muss man halt durch. So, damals war das echt ein Problem, ja, weil da irgendwie kaum jemand mit dem Leben rausgekommen ist. Was war denn ganz genau der Spießrutenlauf? Eine Erklärung von Jürgen. Naja, da stellen sich halt Soldaten links und rechts von dir auf und bilden so einen Durchgang, so eine Allee, ja. Und du läufst da durch und die dürfen dir mit der Rute auf den Rücken klopfen. Und mit klopfen meinst du? Freundlich tätscheln. Und mit freundlich tätscheln meinst du? Blutig schlagen, bis derjenige nicht mehr aufsteht. Ach, wie schön. So, das ist jetzt natürlich für sie ein Grund, wieder stiften zu gehen, weil ich weiß gar nicht, ob sie mehr Angst vor dem Tod hatte oder davor, dass dadurch irgendwie ihr Obergewand kaputt geht und man sie als Frau entlarvt. Aber im Jahr 1712 macht sie die Biege und kehrt als Katharina diesmal zur Abwechslung zurück nach Halle. Es scheint auch tatsächlich so, als würde sie jetzt die Kurve kriegen. Ja? Sie ist in Halle zurück, sie fängt bei einem Tuchenmacher an und arbeitet sich da innerhalb von 2 Jahren von einer einfachen Spinnerin bis zu einer, ich sag mal, leitenden Angestellten. Also bis zu einer Spinnerin, die so 2-3 Leute ein bisschen unter sich. Einfache Spinnerin klingt einfach bösartig. Eine einfache Spinnerin, ich finde das sehr schön. Sie ist jetzt 25, ja, hat schon wahnsinnig viel gesehen von der Welt, ist deutlich besser gebildet und hat deutlich mehr Erfahrungen und deutlich mehr Selbstvertrauen als die Leute um sie herum. Ja, aber da frage ich mich jetzt, Erfahrung vielleicht, aber halt eher in Dingen wie Kriegsführung. Gut, vielleicht doch Leute täuschen und da irgendwie Männerwelt ordentlich eingetaucht sein, aber... Ja, also wenn du mal bedenkst, dass in der damaligen Zeit oder noch ganz weit später man das eigene Dorf nicht verlassen hat. Ja, ja, aber sozusagen als Spinnerin hat sie jetzt nicht 10 Jahre Erfahrung, sondern schafft sich halt die Sachen alle eher kurzfristig drauf. Nein, das meine ich. Sie hat halt was von der Welt gesehen. Ja, ich meine, sie hat eine gewisse Lebenserfahrung halt einfach. Die war jetzt nicht nur im Job die ganze Zeit abgegangen. Genau. Und das führt schon dazu, dass du so ein bisschen vielleicht mit stolz geschwellter Brust, aber auch dich so ein bisschen vielleicht auch nicht wohlfühlst, weil du irgendwie mit den anderen nicht auf dem gleichen Level bist. Ja. Sie fängt jetzt an, auch in Halle hin und wieder in Männerkleidern auszugehen. Sie geht mal zur Arbeit in Männerkleidern, sie geht mal irgendwie aus, sie läuft mal durch die Gassen und also ich habe gelesen, dass sie wohl in dieser Zeit weiterhin als Katharina tatsächlich unterwegs war, nur halt eben manchmal in Männerkleidern. Ja, ja. Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass das Ärger gibt. Ja? Glaubst du? Ja, doch, tatsächlich. Also ich lehne mich mal ganz weit auf dem Fenster. Na ja. Dann würde ich Folgendes überraschen. Es gab Ärger. 1715 gab es Ärger. Um das Jahr 1715 gab es tatsächlich Ärger, aber nicht mit ihr, sondern mit den Soldatenwerbern in der Gegend. Ja? Die haben so radikale Methoden, gegen die ADAC und WWF-Typen in der Fußgängerzone echte Schoßhüter sind. Also die zerren Leute, also die umstellen Kirchen und zerren junge Männer aus den Gottesdiensten und nehmen sie mit. Okay, also noch sind wir bei ADAC-Methoden, aber... Brechen nachts in Häuser ein, okay, und reißen quasi junges Mannmaterial aus dem Schlaf und verschleppen es um sie. Hey, ich habe einen Motto-Vertrag für Sie. Weil wir hatten ja bei einer anderen Folge mal, dass sie quasi halt an Kneipen die Leute besoffen machen und dann unterschreiben lassen, proaktiv. Ja. Aber das ist noch eine Zeit, wo man quasi noch deutlicher rekrutiert hat, sag ich jetzt mal. Das war ja damals in England und ich weiß nicht, die Engländer haben ja eine ganz andere Kneipenkultur als wir. Das heißt, das vielleicht. Also sie sind da schon relativ krass unterwegs. Ja, und ich glaube, dass diesen Häschern dann auch Katharina irgendwann in ihrem Männeroutfit zum Opfer gefallen ist. Denn Tatsache ist, dass sie 1716 von diesen Werbern in so ein Gefängnis gesteckt wird. Ja, also um da, die werden da so eingesperrt, die Leute, um dann sie dazu zu bringen, quasi da zu unterzeichnen. Sie will aber nicht mehr zum Militär. Ja? Sie hat die Schnauze voll. Sie war 3 Jahre bei den Soldaten, hat es gut überlebt, was eh schon ein Wunder ist. Ja? Und sagt sie die ganze Zeit, ich bin eine Frau, ich heiße Katharina. Nein, sie gibt sich jetzt dann nach reiflicher Überlegung als Frau zu erkennen, wird aber trotzdem nicht freigelassen. Denn die Werber argumentieren jetzt, wenn sie sich als Mann ausgeben kann, dann kann sie auch Militärdienst leisten. Aber vorher nicht. Vorher nicht. Und die ganze Zeit vorher, das geht nicht. Und jetzt, wo wir wirklich dringend Leute brauchen. Finde ich aber konsequent, ehrlich gesagt. Ja, total konsequent. Die kriegen ja sicher einen Bonus, wenn die so ein, weißt, so Abo abschließen, quasi so ein Vertrag. Ja. Wieder ist es jetzt der Franke, der Katharina aus der Patsche hilft. Ja, der lässt seine Beziehungen spielen und holt sie tatsächlich aus der Gewalt dieser Weiber raus. Er hat aber, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen langsam die Schnauze voll von ihren Faxen und er lässt jetzt erstmal offiziell und ärztlich ihr Geschlecht feststellen. Ja, damit es ein für alle Mal klar ist. Okay. Was ja jetzt nicht so problematisch sein dürfte. Nein, es kommt raus, sie ist eine Frau. Spoiler. Nee, ist nicht problematisch, aber ich finde doch die Maßnahme relativ drastisch. So, ja. Sie ist unter ihm aufgewachsen. Ja, aber jetzt überlegt er sich halt, vielleicht finden die Ärzte raus, dass sie zwar aussieht wie eine Frau, aber keine ist. Yeah. Nee, alles in Ordnung. Die Sache schlägt trotzdem jetzt mittelmäßig hohe Wellen. Ja, die Obrigkeit Halles verlangt, dass Katharina sich fortan ihrem Geschlecht entsprechend benehmen muss. Ja, Männerkleider sind also verboten. Was denkt ihr, macht sie, wenn jemand sowas Scheiß zu ihr drauf sagt? Naja, sie verlässt Halle. Sehr gut. Ein letztes Mal, ohne Verabschiedung und ganz sicher nicht in einem Rock. Im 90 Kilometer entfernten Halberstadt bekommt ungefähr um jene Zeit ein gewisser Anastasius Lagrantinus Rosenstengel eine neue Anstellung als Schönfärber und Cartoondrucker bei einem Strumpfwirker. Moment, bist du jetzt irgendwie 12 Seiten in deinem Skript wieder zurückgesprungen gerade, versehentlich? Nee. Das gibt's ja gar nicht. Aber was für eine Beziehung hast du zu Halberstadt? Das ist einfach so nicht Halle. Nein, aber weil der Kollege weiß man jetzt... Wollte ich mal halt hoch, ein Fleckchen Erde, die jetzt nicht so groß ist, den ich kenne. Aber, ja, genau, deswegen frage ich ja, woher du die Beziehung zu Halberstadt hast. Wir waren in der Ecke schon unterwegs, deswegen. Ach so, ja, aber ich bin an Halle auch schon vorbeigefahren. Ja, aber... Okay, gut, ich dachte, du... Bist da vielleicht irgendwie... Ja, wenn ich jetzt auch Höchstadt erwähne, wo ich herkomme... Aber ich weiß nicht, wo Halberstadt liegt. Ist also dann Gegend? Klär uns doch mal auf, was sind die 3 schönsten Dinge in Halberstadt? Wo ist der Mann, der das schöne Geräusch kann? Weil egal, was ich sage, ich werde es falsch machen. Dann sage ich, die Menschen und die Menschen. Aber also, ist Halberstadt hier in der Gegend? Ich weiß es nicht. So, dass ich weiß einfach, nee, ist halt in der Nähe von Halle. Ist halt in der Nähe von Halle. Ich verstehe nicht, warum ihr jetzt euch an Halberstadt so auffällt. Nee, überhaupt nicht. Halberstadt. Für mich ist es halt einfach ein Fleckchen Erde, das nicht so groß ist und das in der Geschichte vorkommt und das ich aber kenne. Mehr war es nicht. Ja, und irgendwie ist die Sache trotzdem eskaliert. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich den Bogen wieder spannen soll. Das ist relativ einfach. Okay, ja, hast recht. Der Job gefällt jetzt unserem tollkühnen Mannsweib. Und noch besser gefällt ihr die 19-jährige Katharina Margareta Mühlenhahn, die sie kurze Zeit später kennenlernt. Und ich meine, der Name, hallo, was für ein Zufall. Sie heißt auch Katharina Margareta. Ja. Hallo, findet ihr das nicht bemerkenswert? Aber ich überlege gerade, wie es halt die Mühle für das weibliche Genital stehen könnte und dann Hahn ist ja wieder... Ja, ich mag, du denkst, aber das ist tatsächlich ein Schritt zu weit an der Stelle. Gut, alles klar. Nein, der Vorname ist einfach der gleiche, was ich schon großer Zufall. Ich finde es schön, ich kenne um eine Ecke rum eine Katharina Margareta Mühlenhahn aus Halberstadt. Ein verheiratetes Ehepaar und dadurch, dass sie gleichgeschlechtlich sind, einen relativ gebräuchlichen Nachnamen haben und zufällig den gleichen Vornamen. Das ist mega verwirrend. Heißen jetzt einfach beide gleich. Ich finde es ja schon schwierig. Und sind verheiratet und es ist halt so Familie, Und zwar Vorname und Vorname. Aber wie differenzieren die sich? Also jetzt mal ernsthaft? So, du musst ja irgendwie noch eine weitere... Du kannst den Notname noch dazu packen oder ähnliches. Ich finde das schon schwierig, dass wenn ich den Leuten sage, der Philipp, dann fragen die, welchen Philipp? Ja, der Podcast Philipp. Und dann sagen welcher die, Podcast, welcher Podcast Philipp? Richtig. Das ist ja schon schwierig. Ja. Das könnte ich mir... Der mit der Lache. Welcher mit der Lache? Okay, der Witz wird nicht besser, wenn wir ihn länger machen. Also die beiden verlieben sich tatsächlich, ja, innerhalb relativ kurzer Zeit. Und es dauert auch nicht lange, bis Anastasius um die Hand von Katharina anhält. Ja, ihr wisst schon noch, das ist eine Frau, ne? Ja, ich... Okay, ich wollte nur sicher gehen. Die ohnehin nicht finanziell gut abgesicherte Mutter von dieser Katharina ist Witwe und von daher sehr, sehr froh, dass hier jemand anklopft, der ein geregeltes Einkommen vorweisen kann. Ist gerade wurscht, wer oder was das ist? Ist gerade wurscht, ja, Hauptsache Geld. Und ich finde es trotzdem einen komischen Schritt. Also, ja, aber wer bin ich, ja, wo die Liebe hinfällt? Die beiden Katharinas treten im Jahr 1717 vor den Traualtar. Und jetzt kommt so ein Hollywood-Moment, denn der Pfarrer stellt ja dann immer an einer Stelle eine Frage. Nein! Ob denn jemand etwas gegen diese Eheschließung vielleicht einzuwenden hätte? Was denn? Was hast du jetzt gedacht? Nee, ich habe jetzt erst sowas gedacht, so ein, wollen Sie den hier anwesenden Mann? Und beide sagen, ja, beide anwesende Frau, Entschuldigung, so rum. Und beide einfach, ja. Stimmt, das wäre sehr witzig. Das hätte ich jetzt erwartet. Nee, es ist die Frage, ob jemand was gegen diese Eheschließung anzuwenden hat. Und tatsächlich meldet sich jemand. Dann geht die Tür auf, hinten dramatisch. Der behauptet, die haben keine Schniedel. Dieser Rosenstängel. Ja, wenn beide, ist doch... Dieser Rosenstängel. Der ist doch in Halle schon verheiratet. Und Kinder hat er auch. Was? Also das habe ich nicht kommen sehen. Ja, vor allem alle Vorwürfe in der Welt, das ist ja der Beste überhaupt. Es gibt überhaupt keinen Sinn, aber so steht es geschrieben. Ja. Ja, also das mit der Hochzeit wird mal kurz vertagt. Bis. Stopp, der kommt sturzbesoffen hinten rein, behauptet einfach irgendwas und die Hochzeit wird abgeblasen. Naja, nicht so richtig abgeblasen. Weil wenn das funktioniert, dann mache ich mir demnächst mal echt einen Spaß. Ich wollte gerade sagen, alle, die den Sommer heiraten, sollten aufpassen in der Nähe von Erlangen, Nürnberg und Fürth. Oh, ich fahre echt gern Auto. Ich würde jetzt nicht ich würde sagen aufgeschoben. Ja? Das wäre aber mein geiles Podcast-Format. Dominik fährt einfach auf Wild von der Hochzeiten. Ich nehme auch das Audio-Recording auf, kein Problem. Stürzt rein und du verhinderst Hochzeiten mit Zwischenruf. Und der Podcast heißt dann einfach, oder schweigen sie für immer. Ich habe was viel Geileres. So, weil du hast ja vorhin gemeint, man soll doch Influencer werden. Mein Kumpel, der Sascha, geht jetzt 4 Wochen lang auf Roadtrip nach Endziel Griechenland und zurück. Also irgendwie, was weiß ich, wie viele Milliarden Kilometer der fährt. Und ich würde sagen, das ist mit perfekt. Mit einem Paddelboot? Oder? Ich lerne in sämtlichen Sprachen, ich habe was gegen die Hochzeit. Und vor allem, du kommst bestimmt so gastfreundschaftsmäßig über ein schönes Abendessen und herzliche Umarmung und freundliche Übernachtung. Ja, also so ein stolzer Italiener ist garantiert mega begeistert. Aber jetzt muss ich mal einen kurzen Schwenk machen. Das mit diesen themenbezogenen Reiseführern, das ist wirklich ein Ding. Mir ist neulich einer begegnet, ein Rückenschmerz-Reiseführer. Geil, ist sehr spezifisch. Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch. Aber das ergibt total Sinn, finde ich. Ja, und der erste Satz, den ich drin gelesen habe, war, nein, ich möchte nicht operiert werden. Es gibt eine Buchreihe, die heißt Gebrauchsanweisung für... Und ich habe die Gebrauchsanweisung für den Gardasee gelesen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das jemals gelesen hat. Bitte nicht auf einmal austrinken. Ja, genau. Und also bitte nicht den Stöpsel ziehen. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist, dass, was glaubt ihr, was der härteste Job am Gardasee ist? Der härteste Job am Gardasee? Eisverkäufer. Nein, viel geiler. Der härteste Job am Gardasee ist Immobilienmakler. Weil nur Deutsche kaufen und der einzige Wunsch ist, dass keine Deutschen in der Gegend wohnen sollen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es ist so geil. Also. Oh, schön. Wir haben dann noch diese aufgeschobene Hochzeit. Ja, also das natürlich ist die Behauptung Quatsch. Aber wie beweist du jetzt da das Gegenteil? So? Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal, was bei mir so unten Schweineblase. Ja, aber das ist ja nicht... Darum geht's ja gar nicht. Darum geht's ja nicht. Darum geht's ja nicht. Naja. Darum geht's nicht. Ja, aber wenn Kinder gezeugt sein sollen, dann wird das natürlich schwierig. Ja. Aber wir haben doch auch gelernt, dass es doch tatsächlich viel Schriftwerk gibt aus der Zeit. Kann man da nicht irgendwie checken? Guter Punkt. Also sie zieht tatsächlich einen Kirchenregister, Brief, den sie kurz vorher oder jetzt dann halt gerade so geschrieben hat, raus und entkräftet sozusagen mit einem gefälschten Brief dann diesen Vorwurf. Das ist nämlich auch eine Zeit, wo Fälschungen tatsächlich noch mega krass sind, weil einfach niemand es jemals wagen würde, was zu fälschen, und in dem Moment, wo du es einfach machst, bist du halt der King. Ja, und vor allem, wenn du da irgendwie ein Wachs drauf drückst mit irgendwie einer komischen Form drin und sagst, das ist das königliche Siegel, wer kann Entschuldigung der Eltern, und dann... Wer kann dir denn das Gegenteil beweisen, wenn du im Sportunterricht nicht mitmachen willst? Hier ist das königliche Siegel. Ja, ein Kumpel von mir hat einen Jobtitel International Professional. Schöne Grüße an Goldi. Und ich glaube, genau so ist das passiert. Der hat den Job gewechselt und hat einfach behauptet, er wäre International Professional. Und hat echt kurz versucht, nicht zu blitzeln und zu lachen. Und dann hast du gesagt, ja, ist in Ordnung. Alles klar. Ja. Das klingt gut. Sehr gut. Danke. Also, ich komme jeden Abend. Oh Gott, das ist eine Drohung. Es war jetzt nicht so arg schwer, diesen Vorwurf zu entkräften, wollte ich damit sagen. Und sie beraumen dann dieses ganze Hochzeitsgedöns gleich wieder an. Und im zweiten Anlauf, ja, bla bla bla, möge für immer schweigen. Kommt bitte jemand rein! Meldet sich die Schwiegermutter, also die Schwiegermutter in Spee, und sie äußert den Verdacht, dass dieser Anastasius eine Frau wäre. Sie stellt sich hin in der Kirche, sie steht auf, ja, und stellt sich hin und also jetzt fordert, Moment, Achtung, profane Language, was ist denn das für eine Schlampe? Ja. Die könnte es ja auch vorher sagen. Die ist ein bisschen bitchy, da kommt das ist gleich ja auch noch schon drauf. Bitch, hey, kein Bitch-Shaming, bitte. Aber sie fordert jetzt Beweise, ja. In einer Kirche voller Leute, ja, die denken, sie kommen hier zur Hochzeit, und da steht die Schwiegermutter auf und sagt, sie möchte den Penis des Bräutigams sehen. Mama, Papa, was war Kirche? Das Romantischste bei eurer Hochzeit? Als Papa nachweisen musste, dass auch wirklich Papa ist. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich ähnliche Filme schon gesehen habe, die aber nie Wie gehen diese Filme ab dann weiter? Und warum haben sie eine Maske Filme auf? Gesehen? Aber ich will nicht unnötig aufhalten. Wie geht die Story weiter? Naja, also Anastasius windet sich aus dieser Situation gekonnt heraus, indem er einfach seiner Verlobten den Inhalt seiner Hose zeigt und die daraufhin bestätigt, dass Anastasius ein Mann sei und die Schwiegermutter damit erstmal Ruhe gibt. Jetzt lässt es natürlich die Schlussfolgerung zu, dass die beiden sehr wohl wissen, ne, was da läuft. Ja, ja. Also, dass die andere inzwischen nicht mehr das naive, getäuschte Dummchen ist, sondern dass sie genau weiß, was ihr Mann in der Hose hat. Im dritten Anlauf klappt alles, Bim, bim. Ich dachte, das wäre eh klar. Ich dachte, die wären hier einfach... Warum wäre das eh klar? Sie weiß nicht, dass das ein Mädchen ist? Man hätte ja jetzt schon annehmen können, dass sie auch getäuscht wird, oder? Nee. Warum? Nee, also weil ich ein alter Romantiker bin und ich dachte... Ja, hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt gedacht, dass die so... Ja. Also es geht tatsächlich nicht ganz klar hervor aus den Quellen, okay, ich will glauben, ab welchem Zeitpunkt sie das wusste. Es wird klar, sie wusste es irgendwann auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, dass sie jetzt ab jetzt weiß. Ich glaube, sie wusste es nicht von Anfang an. Ja. Da bin ich relativ sicher. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig im Nachhinein zu sagen, was war denn die Motivation damals auch für die Hochzeit? War das ein, ich will jetzt gesettelt als Mann weiterleben, egal um welchen Preis, ob da wirklich eine Zuneigung im Spiel war oder was da los war. Und auf der anderen Seite, bei der Geheirateten bzw. Verheirateten aus der Muttersicht aus, ob das ein, ja, ist egal, darauf kommt es mir nicht an. Hauptsache sozusagen, ich bin in sicheren Händen und plus, hey, ich habe nicht einen total üblen Alkoholiker-Mann, der mich die ganze Zeit durch die Gegend prügelt, was mir auch hätte passieren können. Ja, da fragt man sich aber dann schon auch, was dann die Mutter antreibt, ne, da dazwischen zu grätschen. Die könnte ja auch froh sein, ist ja egal was. Ja, true. Tochter aus dem Haus und... Ja gut, aber das ist halt natürlich wieder die Frage, war das eine religiöse Konflikt, den dann... Der Beni sagt, das geht ja nicht, dass hier zwei Frauen verheiratet werden. Also aus ihrer Sicht Frauen. Ja, man weiß es nicht. Ja, ja. Also, ich gehe davon aus, dass zumindest kurz vorher schon klar war, dass die beiden Katharinas wussten, was da los ist. Aber du hast gerade gesagt, jetzt beim dritten Anlauf. Warum gab es jetzt einen dritten? Ich habe gedacht, beim zweiten wäre es geklärt. Oder wurde dann wieder pausiert, wir klären das alles und jetzt gibt es nach der Frage, beim zweiten Mal, ja, hat jemand was einzuwenden, steht die Schwiegermutter auf. Also setzen Sie dann noch ein drittes Mal an. Sekunde, danach. Das war immer noch die gleiche Hochzeit. Du hörst mir schon zu, wenn ich jetzt hier... Ja, so aber Sekunde. Nein, die Frage war, der zweite Anlauf hieß, es gab eine zweite Trauung. Oder war das ein, okay, alle wieder rein, weitermachen? Naja, also ich vermute mal, dass Sie nach diesem ersten Einwurf nicht sofort einen gefälschten Brief in der Hose Tasche hatte, der beweist, dass sie keine Kinder hat. Wäre aber schon geil gewesen. So einfach ich habe es kommen sehen, diese Frage. Antizipieren. Ja. Nein, nein. Also sie mussten da natürlich nochmal irgendwie raus aus der Kirche hier und dann nochmal anfangen. Und das mit der Schwiegermutter ging jetzt vielleicht ein bisschen schneller. Ja, das war vielleicht eher so kurz hinterm Taufbecken mal die Hose runter. Und naja, so, wo war ich? Als ich die beiden Katharinas nach einer den Verhältnissen entsprechend pompösen Feier zur Hochzeitsnacht zurückziehen, verkündet die männliche von den beiden lautstark, also so lautstark, dass es ein geschichtsinteressierter Podcaster noch 300 Jahre später nachlesen kann, sie verkündet lautstark, sie wolle es heute Nacht 24 Mal treiben. Sie schaffen es aber nur 4 Mal. Was schon ganz schön traurig ist, ja, nur 4 Mal. Naja, das Ding, was sie in der Hose hat, lässt ja nicht nach. Ich muss aufpassen, meine Frau ist da. Insofern. Sie kann die Wahrheit. Da mache ich jetzt keine Witze. Oh, ich habe mich doch zurückgehalten, Mist. Also ich. Aber stopp, kurze Frage. Was ist denn pompös, wenn sie bettelarm sind? Es gibt Brot. Ich sage ja den Verhältnissen entsprechend, ja. Also es war eine relativ große Feier. Guck mal, QVC, der fährst du, was pompös ist. Vielleicht gab es nur 3 Wochen altes Brot statt 4 Wochen altem. Was weiß ich. Ich habe neulich. Lass deine Fantasie sprechen, Dominik. Oh, nee, das ist eine ganz schlechte Idee. Da kommen die absurdesten Sachen raus. Das stimmt. Die. Speaking of QVC, es gibt einen Film mit der, wie heißt die von, die Blonde von, ach Gott, Hunger Games, mir fällt es nicht ein. Da spielt die eine Erfinderin, die quasi diesen Super Wischmob erfunden hat und das dann auf QVC verkauft. Ja. Stimmt, den habe ich sogar gesehen. Der ist spitze, den fand ich total spatze. Fand ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe, spitze. Aber den kenne ich. Am Netflix. Ja, das kann sein. Dicke Empfehlung. Wie heißt er? Wie heißt die Schauspielerin? Wie kann man den finden? Habe ich alles vergessen. Genau. Du schreibst bitte einen Link in die Shownotes. Rosenstengels künstlicher Rosenschwengel. Muss jetzt dieser jungen Katharina... Oh. Okay, also ich habe euch gesagt, es gibt keinen Applaus mehr, aber das muss noch ein Applaus, bitte. So. Oh, das ist ein Golfapplaus. Oh ja, ein Golfapplaus. Da kam jetzt ein bisschen langsam der Applaus. Jetzt bin ich schon, ein bisschen... Der Jürgen ist doch sensibel, bin ich schon wie jeder Künstler. Ich fand's super, Jürgen. Ja, vor allem war der Satz noch gar nicht zu Ende. Deswegen haben sie wahrscheinlich nicht applaudiert. Da kommt noch, selbst von Fellatio ist im Laufe der Ehe die Rede. Dafür gibt's Applaus. Ja. Siehste? Also wir können ganz Laudatio sicher... Laudatio für Fellatio. Wir können ganz sicher sein, dass klar ist, ja, dass man diesen Schwengel, den der Rosenschwengel hat, abnehmen kann. Die Neuvermählten ziehen jetzt bei Schwiegermutter Mühlhahn ein. Also, die Nachnamen sind langsam echt witzig. Das Lustigste der Geschichte, die Nachnamen, das hat mir gefallen. Weißt du noch die Nachnamen bei dem Podcast? Den Rest weiß ich nicht mehr, das habe ich irgendwie verdrängt, aber die Nachnamen, die waren gut. Ja. Ich glaube, ich nenne die Folge künstliche Penen und geile Nachnamen oder irgendwie sowas. Oder andersrum. Also die Schwiegermutter, die hat ja eh schon so ein bisschen ein Problem offensichtlich mit dem Schwiegersohn. Ja, nach anfänglichen, Schwiegerschwengel. Nach dem anfänglichen, nach der anfänglichen Euphorie. Und das mit dem, dass sie jetzt da auch noch bei ihr einziehen, das ist ihr so ein bisschen auch noch ein zusätzlicher Dorn im Auge. Ich sag mal so, ihr Argwohn wächst. Und dass auch erstmal kein Kind in Sicht ist und mehrere Schwangerschaften schon früh in Totgeburten enden, das stößt ihr auch ziemlich bitter auf. Eieieiei. Also die tut sich den Bauch ausstaffieren und behauptet, es wäre kaputt gegangen. Ich glaube, dass sie noch nicht mal den Bauch ausstaffiert, sondern das war halt dann einfach so nach wenigen Wochen Abgang, glaube ich, nennt man das. Das ist emotional echt ganz schön schwierig. Ja. Zustimmung? Betretenes Schweigen. Die Frischvermählten kehren aus dem 7. Himmel sehr schnell auf den Boden der Realität zurück. Vermutlich verliert Anastasius seinen Job, woraufhin er die gesamte Aussteuer mitsamt Bettwäsche, Kleider und so weiter veräußert. Und das findet jetzt seine jüngere Frau auch so ein bisschen doof, woraufhin die sich ein paar amtliche Watschen einfängt. Das ist was es einfach heute nicht mehr gibt, dass man seine Bettwäsche verkauft. Ich glaube, dafür ist einfach kein Markt mehr da. Ich habe mir so gewünscht, dass du jetzt sagst, dass man seine Frau schlägt, aber nein, okay. Das ist leider nach wie vor heutzutage nicht selbstverständlich. Ich habe es mir gewünscht. Ich bin so harmoniebedürftig. Moment, war es jetzt selbstverständlich, dass man es tut oder nicht tut? Das klang gerade sehr, sehr falsch. Was? Nein, natürlich darf man niemals jemanden schlagen. Der Philipp hat heute echt Schwierigkeiten. Hier. Aber glaubst du, ich sag hier, dass man seine Frau schlagen sollte? Achtung, betroffenes Schweigen. Also der Haussegen hängt nicht mehr ganz gerade. Der schwelende Argwohn der Schwiegermutter entlädt sich dann im Frühjahr 1718 in einem fürchterlichen Streit, nachdem Anastasius und Katharina Rosenstengel dann ausziehen. In die Ferne, ohne Plan, ohne Job, ohne Geld, ohne Ziel, aber immerhin... Und ohne Bettwäsche. Ohne Bettwäsche, aber immerhin zu zweit. Ja. Du, ich habe da eine Idee, wir könnten zum Militär gehen. Stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber also sie versuchen es erstmal so ein bisschen mit Betteln und Rumtreiben, aber Betteln ist jetzt eigentlich offiziell vom König sogar geächtet. Ja? Eine Rückkehr nach Halle. Wo es auch vorher so angesehen war. Ja, das war mal on vogue, aber dann, ich weiß nicht, wer es kaputt gemacht hat. Die Rückkehr nach Halle scheidet aus Gründen. Weil apropos Betteln, wir können uns immer gerne iTunes-Rezension da lassen. Ja, bitte, das ist jetzt wirklich, ja. Also, dann später, wenn ihr nicht wisst, stopp. Ich helfe euch dann. Ja, Mama, 5 Sterne nur, gell? Nicht 1 Stern, das ist wichtig. Ach, deine Mama war das die eine 1-Stern-Bewertung, die wir auf iTunes haben? Boah, da müssen wir später nochmal drüber reden. Das steht nicht für erstklassig, wenn du 1 Stern gibst, okay? Ich glaube, man kann die nachträglich ändern. Also, was sie jetzt tun, ja? Also, sie streifen so ein bisschen ziellos umher, sie nagen so ein bisschen am Hungertuch. Haben stets Angst davor, von Gendarmen irgendwie aufzugriffen. Ist das ein echtes Ding in der damaligen Zeit? Ja, ja. Das Hungertuch? Der Speichel ist ja was tatsächlich gegen den Hunger hilft, aber ist das, also das meine ich jetzt wirklich ernst. Ist ein Hungertuch was es irgendwann mal in der Geschichte gab? Ich glaube ja. Aber ich glaube nicht, dass man das gegessen hat. Nee, aber halt dran rumgesabbert und gespeichelt. Das gab's nicht. It's not a thing. Aber wäre das Du denkst mal jetzt was? An diese Knöpfe, die unsere durstenden Seemänner gelutscht haben. Ich weiß es nicht. Okay. Cool, aber das wäre vielleicht meine Millionen-Euro-Idee. Ja. Auf QVC. Du könntest so eine Backware anbieten oder so das Hungertuch. Cool. Ja, es ist ein ziemliches Scheißleben. Und deshalb kehren die beiden auch nach wenigen Wochen, ich habe jetzt hier stehen mit eingekniffenem Schwanz, aber das gilt, glaube ich, nur für eine von den beiden, kehren sie wieder zurück zur Schwiegermutter, völlig ausgehungert und in Lumpen gekleidet, ja. Und machen so ein bisschen hier auf Mitleid. Und die Schwiegermutter fasst sich ein Herz. Und nimmt immerhin ihre Tochter wieder auf. Der fragwürdige Schwiegersohn, der muss draußen bleiben. Die Rosenstängel trennen sich also, zumindest so lange, bis Anastasius ein neues Auskommen gefunden hat. Und zwar als Schönfärber. Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Katharina verlässt freilich, weiterhin als Mann, ihr Preußen und geht nach Hildesheim, wo er in einem katholischen Kloster Unterschlupf findet. Der perfekte Ort, wenn man verheiratet ist, sich als Frau ausgibt und dann der eigenen Frau wegläuft. Voll. Und wenn man die Vergangenheit bedenkt, ja, sie war mal reformierter Prophet quasi und dann hier so die Ufer zu wechseln. Aber in der Not, ja. Ihr dürft davon ausgehen, dass Anastasius dem Pater erzählt hat, er spiele mit dem Gedanken, zum Katholizismus zu konvertieren. Ja. Dass er auf die Weise da Aber die, diese ganzen schwarzen Geister und Visionen und dergleichen, da hören wir nie wieder was davon. Stimmt. Das war einmal on vogue und du hast es angeteasert. Als wenn das hätte Jürgen so ein schönes Schlusswort am Ende gehabt, weil wir es schon wieder halt verdrängt haben. Nö, der Dominik hat vollkommen recht, es taucht nie wieder auf. Jedenfalls findet Rosenstengel das hier im Kloster so dermaßen prima, dass er die 100 Kilometer zurückmarschiert, um seine Frau nachzuholen. Als er aber zu Hause ankommt, eskaliert mal wieder die Lage mit der Schwiegermutter. Anastasius, wohl betrunken, wird erneut mit den Vorwürfen konfrontiert, kein Mann zu sein. Jetzt hat er aber wirklich die Schnauze voll. Jetzt holt er seinen Kunstschwengel raus und das verborgene Horn und pinkelt die Schwiegermutter und deren Freundinnen an. Wow! Dick Move. Das ist doch mal ein Beweis, oder? Okay. Aber also ja, anpinkeln ist ja... Interessant. Aber die sieht doch, dass das kein echter ist. Naja, ich sag oder ja, wenn man das so ein bisschen in schwummigem Licht und so ein bisschen gekonnt und schnell und... Naja. Aber das geht durch? Ja. Wow. Ja. Ich bin überrascht. Aber das heißt im Umkehrschluss, wenn du jetzt logisch schlussfolgerst, dass Schwiegermama eigentlich mega begeistert ist. Ja, sie müsste jetzt eigentlich voll happy sein. Die müsste jetzt eigentlich voll happy sein, dass sie vom Mann angepinkelt wurde. Ja, wunderschön! Ja, ist halt immer noch ein... Pleite, tauge nichts. Also, ach so, ja, aber das findest du zusätzlich kacke. Das kommt dann noch dazu. Der echte Mann, der kann pinkeln, allmächtig, wie schön. Das war echt schön. Ja. Ey, komm du mal in das Alter, wo du dich darüber wirklich freuen kannst. Ja. Die Katharinas ziehen jetzt zusammen, gehen Hildesheim ins Kloster. Aber ja, es gab, glaube ich, noch nichts in dem Leben dieser Katharinas, das irgendwie lange gehalten hat. Das ist jetzt gerade so die Vorlage für Sister Act, oder? Nur, dass es keine Verbrecherin ist, die sich verbirgt, sondern... Nee, also sie kommen jetzt da mal so für kurze Zeit im Kloster unter, es geht da aber auch nicht so richtig gut. Sie müssen weiterziehen und kommen dann ein Jahr lang in einem weiteren Kloster unter. Also sie ziehen nochmal weiter nach Münster, wo sie dann mit der gleichen Nummer, also nochmal irgendwie hingehen und sagen, oh, wir sind irgendwie verirrte Gläubige und wir würden irgendwie übertreten. Und kommen sie nochmal für ein Jahr in diesem Kloster unter. Nach diesem Jahr werden sie tatsächlich katholisch getauft und nochmal getraut, ja. Und weil sie jetzt ja offiziell missioniert sind, fliegen sie aus dem Kloster. Ja, weil nur katholisch gilt frei in echt. Ich glaube, das ist jetzt auch ungefähr die Zeit, wo Katharina II auch so langsam die Schnauze voll hat. Die kehrt jetzt wieder nach Hause zurück und Katharina I einmal mehr hinaus in die Ferne. Nächste Station, Helmstedt. Das nächste Kloster, die nächste Lügengeschichte, die nächste Taufe. Diesmal evangelisch. Na, wenn man alles mitnimmt, kommt man auf jeden Fall in den richtigen Himmel. Ja, das ist so ein läuft das, glaube ich, nicht. Was nicht? Das Coole dieses Mal ist, der Pastor schafft ein paar wohlhabende Taufpaten ran. Und sie kriegt jetzt sogar ein bisschen Bargeld nach dieser Taufe. Oh, das ist ja mega gut. Überleg mal, vor allem, du bist so wirklich nach allen Kategorien und allen Religionen irgendwo initiiert. Da musst du doch von allen möglichen Verwandten immer zu jedem Event immer was geschenkt kriegen. Das ist ja Hammer. Ja, das denke ich sich auch. Voll prima. Ja, super. Und sie geht sofort nach Hause und schließlich könnte man ja die Ehefrau auch noch taufen lassen. Ah ja, genau. Mal nebenher. Das hat so gut funktioniert. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Ich glaube, dass die besten Freundinnen gerade eine Pause haben, weil wenn du dahinter schaust, da sind viele, die jetzt quasi rauchen und da in der Pause das anschauen. Und wenn du genau hinschaust, dann sind da ganz viele verbitterte Gesichter, weil sie sich falsch entschieden haben. Und oder die sind einfach ziemlich verbraucht, eins von beiden. Ihr habt noch die Chance. Komm, hier sind noch ein paar Plätze frei. Also, in Hildesheim ist man nicht ganz so entzückt, dass man den Anastasius schon wieder vor der Tür stehen hat, wo das letzte Treffen doch schon so harmonisch verlaufen ist. Und dann liegt auch noch Anastasius' Frau krank da nieder. Eieiei. Jetzt hat aber der... Tuberkulose? Nein, nein, nein. So schlimm ist es nicht. Jetzt hat der Schwiegersohn ja tatsächlich zum ersten Mal ein bisschen Geld im Beutel. Ja, und den öffnet er auch sofort, um Medizin, also Wein, zu besorgen. Und die Schwiegermutter lässt es sich aber nicht nehmen, schon wieder mit dem Pullermann-Thema anzufangen. Und dieses Mal ist sie vorbereitet. Aber vielleicht steht die da drauf? Ja, vielleicht ist sie einfach auch so ein bisschen fixiert. Ich weiß nicht. Diesmal hat sie auf jeden Fall die Nachbarn da und die werden da auch gleich so als Verstärkung mit ja, vereinnahmt. Schau dir mal, wie der das kann! Und alle zusammen halten sie ihn jetzt fest und schlitzen ihm tatsächlich die Hose auf. Das ist ein bisschen wie bei Verrückt nach Mary, wo er sich den Schniepel einzwickt und alle dazukommen. Ja, stimmt. Stimmt, so ungefähr muss er sich vielleicht gefühlt haben. Für die Schwiegermutter war es aber ein wahnsinnig triumphaler Moment, ja, dass sie jetzt das falsche Horn, das Horn war richtig, aber den falschen Piepern und das Horn da vorfindet. Muss super gewesen sein für die. Also muss sie sich mega gefreut haben. Sie nimmt es sofort mit und marschiert zum Amtsrichter. Die beiden Katharinas... Sie nimmt es mit? Naja, als Beweis natürlich. Okay. Kannst du ja nicht hängen lassen. Am Ende kommt es fort. Die beiden Katharinas werden vom Fleck weg verhaftet und vor dem Inquisitionsgericht angeklagt. Das macht man wohl im 18. Jahrhundert so. Ja, heißt, ein Richter, zwei Schöffen, nichts als die Wahrheit. Ja, ist natürlich Quatsch. Hauptsache, es gibt ein Geständnis. Das ist so die Maxime in den Gerichten. Ja, zur Not auch mit Folter. Und hier ist dein Urteil. Jetzt muss unsere Katharina aber eigentlich gar nicht gefoltert werden, weil die plaudert sowieso. Also die erzählt freizügig ihre ganze Geschichte. Das Verhör dauert mehrere Wochen und sie lässt, glaube ich, wirklich kein Detail aus, ja, von ihrem Abenteuer am anderen Ufer. Manches ist vielleicht ein bisschen zögerlich noch, aber soweit ich heute weiß, lässt sie eigentlich nichts aus. Weil sie stolz die Bolle ist, dass sie das so lange durchgezogen hat oder weil sie auch froh ist, dass sie sich jetzt endlich mal öffnen kann? Es ist vielleicht eine Mischung aus all dem. Der Hauptgrund dürfte sein, dass im nächsten Kerker ihre Frau sitzt, die ja auch relativ viel dazu beitragen kann. Und dann, weißt, sie war ja vorher schon relativ kalkuliert. Ich glaube, es ist dann immer die bessere Strategie, mit der Wahrheit rauszurücken. Naja, und ich glaube, wenn dir jemand mit Folter droht, erzählst du eh alles. Und wenn die Sachen halt wahr sind, die Leute dann auch hören wollen, dann erzählst du sie halt auch. Und so nach diesem wochenlangen Verhör hat sie dann noch einmal die Chance, so eine Art Verteidigungsplädoyer irgendwie loszulassen. Und da gibt es eine sehr spannende Selbsteinschätzung zu Protokoll, wie ich finde. Erstens, für ihre Dissertation als Soldat kann sie überhaupt nicht bestraft werden, denn das wurde ja schon mal verhandelt. Ja? Sie wurde ja da quasi schon mal für bestraft. Aber das ist ja nicht durchgezogen worden. Egal. Sie wurde dafür ja schon mal, es wurde schon mal verhandelt. Das ist ihre Argumentation. Ja? Stell dir das vor, sie trägt das jetzt so am Ende dem Gericht vor. Ja? Okay. Aber das gibt's. Wer der Anwesenden? Also das ist aber tatsächlich auch eine Sache, dass es einen Mann gibt, der in Deutschland wohnt, der auch wohl meines Wissens nach, bin kein Richter, bin kein Jurist, in rechten Kreisen recht verehrt wird, weil der wohl an einem deutschen Massaker in Frankreich damals dabei war. wurde aber, ich überlege gerade, wie war das? Der wurde damals in Frankreich nicht verurteilt. Damit war das Ganze schon mal vor einem Gericht und kann deswegen jetzt nicht mehr belangt werden. Ja, weil die Sache schon mal verhandelt wurde. Auch heute in manchen Teilen ja, noch so. Ja. Ja. Also das ist sozusagen, wenn mal was verhandelt ist und es ein Urteil gab, dann ist es abgehakt. Ja, und ich sage jetzt auch mal so, sie ist ja auch kein Anwalt. Ne? Das ist ja. ihr leihenhaftes Rechtsverständnis. Naja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch richtig, wie bescheuert wäre das, du kommst aus dem Gefängnis raus, ja, wir verhandeln jetzt nochmal nach. Also irgendwie das mit dem geklauten Brot, da reden wir jetzt nochmal drüber. Ja, also die nächste Behauptung ist jedenfalls, sie hätte ihre Ehefrau bestohlen, was ebenfalls Quark ist, denn sie hat ja nur das Zeug verkauft, um das Ehepaar durchzufüttern. Dann steht noch der Vorwurf im Raum, sie wäre mehrmals getauft worden, was ja auch irgendwie vorgeworfen wird, aber ist ja auch Quatsch, denn da hat das weltliche Gericht ja überhaupt nichts zu suchen. Ja, achso, ich habe jetzt gedacht, jetzt argumentiert sie mit, das waren ja immer andere Persönlichkeiten. Naja, wäre auch ein guter Punkt eigentlich, ja. Also Katharina ist nur einmal getauft, aber ich hätte noch im Angebot den Peter und den Franz und... Es bleibt dann eigentlich noch der Punkt, das mit dem Tragen der Männerkleider, ja. Ich glaube, sie zitiert aus der Bibel, wobei ich keine Ahnung habe, wo das in der Bibel stehen soll. Wo dass beide nur ein Feigenblatt dann hatten und dann. Nee, aber dass Gott. Tragen ja, das Gleiche. Gott ja nur Ehefrauen verboten hat, Männerkleider zu tragen und Jungfrauen seien damit gar nicht gemeint. Oh. Jetzt kann man natürlich spitzfindig argumentieren, sie ist ja eine Ehefrau, aber nee, sie ist ja. Trotzdem eine Jungfrau. Aber ich glaube, insgesamt sind wir uns einig, dass die Argumentation durchaus angreifbar ist. Ja, sie hat ein paar Lücken. Und sie hat dann noch einen letzten Punkt, da sagt sie, sie habe ja nur keusch leben wollen und deshalb angefangen, Männerklamotten zu tragen. Und das mit dem Dildo ist ja nur so weit gekommen, weil bei den Soldaten da so eine Art Gruppenzwang, ja, was das Thema Prostitution angeht, geherrscht hat. Und überhaupt machen andere Frauen das ja auch so. Aber es ist doch eher ein Strap-on als ein Dildo. Oh Gott, an dem Punkt wechsle ich jetzt auf. Haben wir das Thema Meatloaf schon mal gehabt? Das in der vergangenen Folge schon erzählt? Frag nicht mich, mein Gedächtnis. I would do anything for love, da geht es um Strap-on. Ja, das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Wusstest du das, oder war dir bewusst, dass Meatloaf auch im Film Spice World, dem Film der Spice Girls, vorkommt? Natürlich, das ist mein Lieblingsfilm. Ja, sehr gut. Und er spielt ein Fleischbällchen. Nein, ich spitz. Schade. Also ich verstehe den Teil, der jetzt da noch kommt, nicht so ganz, denn irgendwie... Gut, dass du ihn geschrieben hast. Denn irgendwie gibt sie alles zu, ja, hat aber auch für alles eigentlich eine Rechtfertigung. Okay. Sieht aber trotzdem ein, dass sie die Todesstrafe verdient hat. Okay, ja. Okay. Also aber ich interpretiere so, dass es für sie so eine Art Beichte ist an der Stelle, ja? Dass es ihr hauptsächlich jetzt darum geht, mit ihrem Herrgott wieder ins Reine zu kommen. Denn auf so eine sehr verquere Art ist sie immer noch gläubige Christin. Ich frage mich gerade, ob sie sagt so, ja, die Todesstrafe hat jetzt zwar der Peter verdient, aber nicht die Katharina. Und bei den Evangelien wird es sowieso ganz anders gewichtet. So, das wäre ja auch eine gute Argumentation. Also es ist so ein bisschen dubios, was sie jetzt da so alles von sich gibt in diesen Verhören und in diesem Plädoyer. Ja, vielleicht schauen wir uns einfach auch mal die Aussage von ihrer Frau an, denn die ist nämlich auch spannend. Die ist heute im Publikum da! Die sagt, ich bin eigentlich nur das dumme Naivlein, das die ganze Zeit über getäuscht worden ist. Noch nicht mal beim Fellatio will sie etwas bemerkt haben. Und ja, damit reitet sie sich aber auch selber in die Scheiße, weil selbst das ist eigentlich im 1700 irgendwas als Sodomie auch verboten. Du schaust komplett fragwürdig. Weil es für ihn einfach ein entsetzlicher Gedanke ist, dass es verboten sein könnte. Ja, naja, wir kommen gleich noch drauf, was alles erlaubt ist. Aber nur um den Punkt gerade abzuschließen, Katharina verstrickt sich in immens viele Widersprüche. Ich wollte sagen, jetzt mal wieder am Anfang, Spaß ist nicht erlaubt. Ja, klar ist also, die Ehefrau hat auch eigentlich ziemlich lange schon, wenn nicht von Anfang an, aber ziemlich lange Bescheid gewusst. Ja. Es gibt dann noch medizinische Untersuchungen von beiden Katharinas, um so Krankheiten wie Melancholie irgendwie auszuschließen, ja, um zu schauen, ob die irgendwie verrückt sind oder ob Katharina ein Hermaphrodit oder ein Tribade ist. Ein Tribade, habt ihr das schon mal gehört? Nee. Musste ich auch nachschlagen. Im damaligen Weltbild sind Tribaden Frauen mit so derart großen Schamlippen, dass sie sie fast wie einen Penis benutzen können. Das gilt als mega lasterhaft. Heute steht auf Wikipedia, dass Tribaden, also das ist eigentlich ein anderer Begriff für die Scherenstellung beim Sex mit Frauen. Okay, danke. In einer finalen Gegenüberstellung reiten sich die beiden Katharinas, die sich an irgendeinem Punkt in meiner Geschichte hier irgendwann mal wirklich aufrichtig geliebt haben, das glaube ich wirklich, Aber sie reiten sich jetzt in dieser Gegenüberstellung gegenseitig so richtig tief in die Scheiße. Ja. Am Ende fällt ein klares Urteil. Das Mannsweib wird für Unzucht mit einer Frau zum Tode durch Strang mit anschließender Verbrennung verurteilt. Ein wahnsinnig unehrenhafter Tod, weil das Verbrechen auch für die Zeit super schwerwiegend ist. Es gibt nämlich eigentlich nur eine Art von genehmigtem Sex, und das ist der Sex, der potenziell einen neuen Christ erzeugen kann. Ja? Also gleichgeschlechtlicher Beischlaf ist genauso verboten wie Fellatio, Selbstbefriedigung, Analverkehr, Sex mit Heiden, Sex mit Tieren, Sex mit Objekten oder ganz wichtig, Sex mit dem Teufel. Und Tieren. Und Tieren. Hatte ich, glaube ich, in meiner Aufzählung. Jo. Oh, sorry. Interessante Randnotiz. Während Katharina auf ihr Urteil wartet, wird die Geschichte von irgendwelchen anderen Gläubigen benutzt, um gegen die Sekte der Inspirierten Stimmung zu machen. Ja, die Sekte der Inspirierten ist so eine relativ junge Gruppe, die so ähnliche Züge hat wie diese Pietisten, aber die überhaupt viel später erst aufgetaucht sind. Also die können überhaupt nicht mit der in Verbindung stehen. Aber sie wird jetzt quasi PR-mäßig, wird ihr Fall jetzt schon ausgeschlachtet, obwohl sie noch nicht mal das Urteil gekriegt hat. Wenn ich jetzt ehrlich bin, würde ich mir ein Happy End wünschen. Ich sehe es nur nicht so ganz. Echt? Schauen wir mal. Irgendwie. Schauen wir mal. Es werden auf jeden Fall weniger Seiten langsam. Also, die andere Katharina wird erstmal nicht endgültig verurteilt, weil man sich aus ihren Aussagen kein klares Bild machen kann. Noch nicht. Denn ihr droht jetzt voll der zweiten Grades. Zweiter Grad, soll ich das noch kurz erklären? Ja. Aber bitte doch. Erster Grad ist nur so Zeigen und Erklären der Instrumente. Ja, dann nimmt man mal so den Verurteilten an die Hand und schaut mit ihm den Folterkeller an und hofft, dass er daraufhin gesprächig wird. Ich habe hier dieses Radio, auf dem läuft Seitenbacher-Werbung. Ich könnte das jetzt anmachen. Es gibt auch irgendwie, in welchem Film ist denn das, wo der Foltermeister total beleidigt ist, weil der zu Folternde dann sagt, oh, so schlimm ist das gar nicht. Was ist denn das? Ich glaube, es gab schon mehr Filme, oder? Ja, aber es klingt nach Mel Brooks. Oder nach Monty Python. Naja, also zweiter Grad ist dann schon so hin und her ziehen von dem dünnen Seil irgendwo auf dem Arm oder Bein so bis auf die Knochen und Daumenschrauben und so Gelenke auskugeln und Streckbank und ja, dritten Grad wollt ihr, glaube ich, gar nicht wissen. Lecker, lecker, lecker. Bevor das Urteil rechtskräftig ist, muss der Fall aber noch durch verschiedene behördliche Instanzen, ich meine, wir sind immer in Preußen, ja, also er muss noch durch verschiedene behördliche Instanzen und er muss sogar vom preußischen König höchst selbst abgesegnet werden. Dieser Friedrich Wilhelm I. schreibt im Oktober 1721 nach reiflicher Bedenkzeit eigenhändig das finale Urteil. Witzig ist, die Bedenkzeit war sogar so reichlich, dass die Kerkermeister ihm Briefe schreiben und sich beschweren, dass die beiden Frauen ihnen so lange auf der Tasche liegen im Gefängnis. Also weil er sich da wirklich nochmal reiflich Gedanken über diesen Fall macht. Okay. Ist der König ist ja noch der gleiche, der das damals total amusing fand, aber hat der den Zusammenhang? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich glaube, er wird sich erinnern an diesen Zusammenhang. Das ist tatsächlich die einzige Chance, oder? Ja, aber... Und ich kann euch sagen, er folgt auch nicht dem Vorschlag des Gerichts. Und so kommt es, dass am 7. oder 8. November 1721 mit Anastasius Lagrantinus Rosenstengel alias Katharina Margareta Link die letzte Frau in Europa aus dem hauptsächlichen Grund der gleichgeschlechtlichen Liebe mit einer Frau hingerichtet wird. Oh... Ihr wird auf dem Fischmarkt mit dem Schwert den Kopf abgeschlagen. Aber sie wird quasi gekillt, aber ehrenhafter. Es ist ein bisschen ehrenhafter insofern, als dass sie das Schwert bekommt und nicht den Strick. Sehr gut aufgepasst. Und ihr Körper wird auch nicht verbrannt, sondern er wird einfach irgendwo verscharrt. Was jetzt nicht mega ehrenhaft ist, aber nicht ganz so schlimm wie verbrennen. Also sie ist quasi in dem Moment, wo sie das Urteil bekommt, ist sie mega happy. Voll, ja. Es kommt fast am Freispruch gleich. Geil. Es war tatsächlich, hat der König in einem ersten Impuls das Urteil auf lebenslange Haft abgeändert und hat dann wirklich nochmal eine Woche drüber nachgedacht und und dann deppte er. Prank. Verarscht. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr diesen Friedrich Wilhelm vor Augen habt. Das war so ein Typ, grobschlächtiger Despot, der eigentlich in der Regel solche Urteile immer noch verschärft hat. Ja, also der lebenslänglicher. Ja, noch lebenslänglicher. Es kann aber sein, dass du bei gleichgeschlechtlicher Liebe jetzt bei ihm so eine Art wunden Punkt getroffen hast. Denn er selbst hat Unsummen für großgewachsene Männer ausgegeben, die in Uniformen vor seinem Fenster exerzieren müssen. Aber tragt die Uniform ruhig etwas lockerer. Ihr könnt sie auch mal aufbinden. Das ist echt okay. Und im Sommer, wenn es warm ist, könnt ihr auch mal... Mhm. Ich habe hier noch Öl und... So einer war das. Musstet ihr auch in die Village People? Ist doch okay. Die Patch-Up. Da läuft dann auch ein Indianer draußen vorbei und ein Bauarbeiter und ein Motorradrocker. ist eine der ist so eine, wie schön, wir haben ja jetzt diesen Monat Pride-Monat und der hat einfach so eine Pride-Parade vor seinem Fenster. Und ist so, eine der, ja, ich verurteile natürlich Leute für gleich geschlechtlichen Sex, aber lass die mal weiter akzeptieren. Das ist einer der geilsten Momente bei einer schrecklichen Familie, wo die Village People auftreten bei den Nachbarn und immer nur den gleichen Song spielen. Und dann, keine Ahnung, so, und irgendwann alle total genervt sind und sagen, alles, aber nicht YMCA. Und sie so, ich höre YMCA. Ja, jetzt hat hier die Geschichte mit unserer Katharina dann doch ein relativ abruptes Ende gefunden. Ich habe noch ein kleines PS, denn die andere Katharina muss tatsächlich nicht auf die Folterbank. Ja. Sie muss nur drei Jahre... Sie wird direkt geköpft. Nein, es wird tatsächlich abgemildert. Sie muss nur 3 Jahre unter fürchterlichsten Umständen, aber nur 3 Jahre ins Gefängnis. Danach... zieht sie wieder bei ihrer Mama ein. 1,5 Jahre später heiratet sie, lustigerweise in derselben Kirche, ja, wie sie schon mal geheiratet hat. Diesmal den Nachbars, ja, jung, stimmt jetzt wahrscheinlich nicht ganz, er war schon erwachsen, also einen Nachbarn, das war das Wort, danke. Sie heiratet einen Nachbarn, mit dem wirft sie dann auch nochmal ein paar Kinder in die Welt. Dieser Nachbar kommt ihr aber nach kurzer Zeit abhanden, was sie dann in die Prostitution treibt, ihr nochmal ein Kind beschert. Und sie stirbt dann 1776 im Alter von 78 Jahren. Oh! Ey, das war mega alt für die Zeit. Ja. Ja, die hatte bestimmt eine, also zumindest ein aufregendes Leben. Ja, das stimmt. Vielleicht nicht das glücklichste, aber ein aufregendes. So, jetzt weiß ich nicht, wie wir das hier zu Ende bringen. Das ist eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Dominik, bist du alle deine Anekdoten losgeworden? Jetzt wäre noch die Chance. Nein, ein oder zwei hätte ich schon, aber ich versuche ja schon wegen annähernden kausalen Zusammenhang immer herzustellen. The one time in Bandcamp, when I put a pussy in my flute. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr da wart, so lange durchgehalten habt. Wenn ihr noch Lust auf andere lustige Podcasts habt, da vorne gibt es einen schönen Tisch mit tollen Flyern von anderen Podcasts. Ansonsten sagen wir vielen Dank, dass ihr so zahlreich durchgehalten habt. Danke fürs Kommen und danke für diesen frenetischen, fantastischen Applaus! Danke, Erlangen! Mein Rücken. So. Das haben wir nicht einstudiert. Ich glaube, das ist was, das ich noch nie getan habe. Ich finde es auch schön, wie du den rückenkranken Jürgen jetzt zum Beugen dich gezwungen hast. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Meine Damen und Herren, das ist mir der Teil der Postshow, in der Jürgen immer schon das Mikrofon eingepackt hat, wie auch jetzt schon. Wunderbar. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.